بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين Im Namen Allahs des Allerbarmers des Barmherzigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sind auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, ist recht geleitet und du wirst niemanden finden können, der in die Irre leitet. Und wer von Allah subhanahu wa ta'ala die Irre geleitet wird, ist irre geleitet und du wirst niemanden finden können, der ihn recht leitet. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht, sodass wir aus ihr hervorgehen mit gestärktem Iman und mit vergebenen Sünden und vermehrtem nützlichen Wissen. Denn er ist derjenige, der zum Stande ist und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns Ikhlas gibt und dass er uns immer die Wahrheit sagen lässt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns eine aufrichtige Absicht geben, sodass wir das, was wir erlernen wollen, erlernen, um sein Wohlgefallen zu erlangen, nicht um irgendein weltliches Ziel, nicht um eine bestimmte Arbeit zu bekommen, nicht um einen guten Ruf unter den Menschen zu bekommen, denn all dies wird bei Allah subhanahu wa ta'ala keinen Wert haben. Wir haben, liebe Geschwister, wir möchten zu Beginn dieser neuen Serie zwei, drei Worte verlieren. Einmal allgemein der Ansporn dazu, Allahs Wohlgefallen zu erlangen und nicht das Wohlgefallen irgendeiner anderen Person. Oder nicht das Wohlgefallen jemand anderes außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann als zweites möchten wir inshallah ta'ala ein paar Worte verlieren über die Vorgehensweise. Zunächst einmal, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Quran al-Karim, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Nichts anderes wurde ihnen angeordnet, als Allah aufrichtig zu dienen und ihm gegenüber in der Religion aufrichtig zu sein. Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert keine Tat, die nicht für ihn gemacht worden ist. Und nicht nur, dass sie für ihn alleine, nicht nur, dass sie für ihn gemacht worden, sondern dass sie eben für ihn, muss sie auch ausschließlich gemacht worden sein. Und deswegen kann man sich selbst nicht oft genug ermahnen lassen hinsichtlich des Ikhlas. Denn vor jeder Tat braucht man die richtige Absicht. Und zweifellos ist der Ikhlas das Geheimnis des Erfolges. Denn derjenige, der Ikhlas hat, hat einen starken Iman. Er glaubt, dass Allah Azza wa Jal nicht nur alles sehen kann, sondern dass er und nicht nur alles, nicht nur alles sehen kann, was die Menschen sehen können, sondern dass er subhanahu wa ta'ala auch das sehen kann, was kein Mensch und kein Engel sehen kann, und zwar das, was in den Herzen der Menschen vor sich geht. Und deswegen, derjenige, der seinen Handel mit Allah subhanahu wa ta'ala treibt, er möchte, dass niemand davon Bescheid weiß, außer Allah azza wa jal selbst. Und deswegen ist es es ist zwar auf der einen Seite eine Bedingung für die Gültigkeit einer Tat bei Allah subhanahu wa ta'ala, aber gleichzeitig ist es auch das Wertvollste an der Ibadah an sich, und zwar, dass sie für Allah azza wa jal ausschließlich gemacht wird, subhanahu wa ta'ala. Der Ikhlas klingt vielleicht einfach, ist es aber nicht, denn die Herzen hat man nicht so einfach unter Kontrolle, wie man seine eigenen Körperextremitäten unter Kontrolle hat. Ich kann sehr einfach entscheiden, wann ich meine Hand hebe, wann ich sie runtersetze. Aber das Problem ist, dass das Herz, darüber verfügst du eigentlich überhaupt nicht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns darauf deutlich hingewiesen, als er gesagt hat, Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi' ar-Rahman ka qalbi rajulin wahid yusarrifu kayfa yasha. Das heißt, wahrlich, die Herzen der Kinder Adams sind zwischen zwei der Finger des Al-Abamas. Er wendet sie, oder sie sind zwischen zwei Fingern, der Finger des Al-Abamas, wie ein einziges Herz. Wie ein einziges Herz. Das heißt, und er wendet sie, er wendet es, wie er will. Das heißt, alle Herzen der Menschen, für Allah subhanahu wa ta'ala ist es so einfach, wie wenn nur ein einziges Herz erwenden würde, subhanahu wa ta'ala. Und wir wissen, dass wir sehr, sehr leicht beeinflusst werden durch die äußeren Umstände. Das heißt, wenn jemand dich nur, subhanallah, erwähnt mit einem einzigen guten Wort, kann es sein, dass es deine Aufrichtigkeit, dein Ikhlas zerstört. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung, "Uhthu turaba fi wujuh al-maddahin." Das heißt, nimmt Erde und schmeißt sie und werft sie in das Gesicht derjenigen, die Leute häufig loben. Weil das Loben, das zerstört den Menschen, das zerstört seine Absicht. Wenn jemand zu dir sagt, MashaAllah, das ist ja toll, dass du in die Moschee gehst, es ist toll, dass du am Unterricht teilnimmst und so weiter und so fort, dann ist das ein Faktor, der dich dazu bringen kann, diese Tat nicht mehr für Allah Azza wa Jal zu machen. Und deswegen ist man sehr, sehr vorsichtig, wenn es darum geht, jemanden zu loben, und sollte man sehr damit aufpassen. Natürlich kann das anspornend sein, aber nur in einem bestimmten Rahmen. Wenn dieser Rahmen gesprengt wird, dann, Gott bewahre, kann es sein, dass man an einem Unterricht teilnimmt und jede Sekunde, die man verbringt in dem Unterricht, ist ein Argument, Gott bewahre, gegen einen und nicht ein Argument für einen. Anstatt dass diese gute Tat eine Sitzung ist, in der Allahs gedacht wird und der deine Sünden vergeben werden, wird jede Sekunde dir an schlechte Taten deine linke Waagschale gelegt, und Gott davor bewahren. All das, weil man keine richtige Absicht gehabt hat. Natürlich, genauso wie eine schlechte Absicht entstehen kann, dadurch, dass man gute Worte von jemandem hört, das heißt, dass einer einen lobt oder ähnliches, können wir auch eine gute Absicht bekommen, indem wir entsprechende Worte hören. Und welche Worte sind es, die uns am meisten motivieren, wenn wir ein gläubiges Herz haben? Das sind die Worte Allahs und seines Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen, liebe Geschwister, sollte uns genügen das Beispiel unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wir haben kein besseres Beispiel für jemanden, der seine Religion, ich sage jetzt nicht gelernt hat, sondern ich sage einfach mal erfahren hat, aber die Informationen bekommen hat und sie weitergegeben hat und danach gelebt hat. Wir haben kein besseres Beispiel als unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er hatte nichts anderes im Sinne als die Zufriedenheit Allahs subhanahu wa ta'ala. Allah sagte ihm sogar, dass er vorsagen soll, La as'alukum alayhi ajra. Ich verlange von euch dafür keine Belohnung. Keine Belohnung hinsichtlich Geld, keine Belohnung hinsichtlich Worten und keine Belohnung hinsichtlich irgendwelcher Geschenke oder irgendetwas in diese Richtung. Und dieses Beispiel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der zweifellos ein Mukhlis war, Mukhlis, also jemand, der Ikhlas hat. Dieser Prophet, dieser Mukhlis sallallahu alaihi wasallam, guck mal an das Ergebnis seiner Da'wah. Das Ergebnis seiner Da'wah, liebe Geschwister, ist ein Ergebnis, dessen Gleichen es weder in der Vergangenheit gegeben hat, noch in der Gegenwart gibt, noch in der Zukunft wird sich dieses noch einmal wiederholen. Das, was unser Prophet sallallahu alaihi wasallam für einen Erfolg hatte durch Allah subhanahu wa ta'ala, weil er unter anderem, weil er eben Ikhlas hatte, sallallahu alaihi wasallam. Ich sage das unter anderem, weil die anderen Propheten, wie Allah sagte über Musa, innahu kana mukhlisan, das heißt, sie hatten auch Ikhlas gehabt, zweifellos, aber das ist einer der Gründe, warum Allah subhanahu wa ta'ala ihm diesen Erfolg gegeben hat. Und das ist das Ergebnis. Möchtest du also auch nur annähernd in diese Richtung gehen und mit diesem Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen sein, dann bleibt nichts anderes übrig für dich, als dass du in seine Fußstapfen trittst, und dann vielleicht bekommst du etwas ein Anteil an dem Erfolg, den der Prophet gehabt hat, sallallahu alaihi wasallam. Ansonsten, es gibt auch wie heißt es, Propheten, die gelebt haben und die weniger Anhänger gehabt haben, und das sind alle, außer dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, hat niemand so viele Anhänger gehabt wie er sallallahu alaihi wasallam. Was eben nicht bedeuten muss, dass du keinen Ikhlas hast, und nicht können wir den Erfolg eines Menschen, können wir nicht nur daran messen, wie viele Leute yani er zum Islam geleitet hat, oder wie viele Leute auf ihn hören, wenn er sie ermahnt. Das sind Anzeichen, aber das sind auf keinen Fall der einzige Maßstab. Die Wirklichkeit allen dessen werden wir am Tage der Auferstehung erfahren, und wieso Allah subhanahu wa ta'ala den einen hat Erfolg haben lassen, den anderen weniger, und so weiter und so fort. Die andere Sache ist, was uns inshallah ta'ala motiviert, Ikhlas zu haben, ist, liebe Geschwister, dass wir uns bewusst machen, wie wertvoll es ist, sich mit dem Wissen zu beschäftigen. Denn zusammengefasst, wenn du alle Wissenschaften im Islam, alle Fächer, die im Islam dir betrachtest, die in einer Universität zum Beispiel unterrichtet werden, dann ist die Zusammenfassung dessen, wie soll ich meinem Herrn dienen, sowohl hinsichtlich meines Herzens als auch hinsichtlich meiner Taten. Das ist die Zusammenfassung von allem. Was soll ich tun, was soll ich nicht tun? Und das zeigt sich in zwei Fächern, wie man sie eingeteilt hat. Einmal in der Aqida, da geht es mehr oder hauptsächlich um die Glaubensüberzeugungen, das heißt die Taten des Herzens. Und auf der anderen Seite die Taten der Extremitäten, Al-Fiqh. Da geht es um die praktische Umsetzung der Religion. Deswegen, wenn du dich beschäftigst mit diesen Wissenschaften, dann haben sie zweifellos ihren Vorzug, weil du sollst erstmal wissen, was du tust und warum du das tust. Das kommt hinterher. Das heißt, erstmal sollst du wissen, was du zu tun hast, wie sollst du beten und so weiter und so fort. Und dann lernt man, warum ist das so und woher kommt das, auf welchem Grundsatz ist das aufgebaut, auf welchem Hadith basiert das und so weiter und so fort. Deswegen, man beginnt am Ende und man lernt erstmal die Religion, was man zu tun hat, und hinterher erfährt man, warum macht man das. Wie ein Mensch, der aufwächst im Laufe seines Lebens, dem Kind, bringst du auch nicht bei, warum er auf die und die Weise betet. Du erklärst ihm nicht die Hadithe des Propheten, sondern du bringst ihm erstmal das Beten bei, und später dann begründest du ihm, je nachdem, wie reif sein Verstand ist. Es gibt viele anspornende Überlieferungen über den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, wie wertvoll es ist, Wissen zu haben. Aber es reicht uns der Ansporn, dem Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim gesagt hat, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u. Das heißt sinngemäß übersetzt, nur die Gelehrten sind es, die Allah fürchten. Nur die Wissen besitzen, sind es, die Allah fürchten. Denn wie soll man jemanden fürchten, wenn man ihn nicht kennt? Und das gilt natürlich für Allah subhanahu wa ta'ala. Je mehr du über ihn erfährst, und über ihn zu erfahren, bedeutet auch über seine Scharia zu erfahren. Je mehr du über ihn erfährst, desto mehr kannst du ihn fürchten. Denn mit Furcht meine ich jetzt nicht nur ein Angstgefühl, denn das ist zweitrangig. Mit Furcht meine ich, wenn du zum Beispiel gelernt hast, dass man kein Salah verrichten darf, ohne Tahir zu sein, das heißt rituell oder gesetzlich gesehen rein zu sein, wenn du gelernt hast, man darf kein Salah verrichten, ohne Tahir zu sein, und du machst das, das heißt, du machst die Tahara, du machst den Wudu oder den Ghusl oder nachdem, was du machen musst, um zu beten, dann ist das eine Form von Khashya. Dann ist das eine Form von Gottesfurcht, eine Form von Ehrfurcht, weil das ist genau, was von dir verlangt ist. Das Gegenteil wäre, wenn eine Person sagt, mir ist es egal, man kann auch beten, ohne Wudu zu haben. Das wäre nicht gottesfürchtig. Gottesfürchtig ist es, dass du Wudu machst und dann zum Salah kommst. Das ist eine alltägliche Sache, aber genau das ist die Gottesfurcht, die Allah subhanahu wa ta'ala von dir sehen will. Natürlich zeigt sie sich in vielen Aspekten des Lebens, oder besser gesagt in allen Aspekten des Lebens, aber das ist ein alltägliches Beispiel, an dem du erkennen kannst, jawohl, ich habe Iman, jawohl, ich habe Taqwa, ich habe Khashya, ich habe Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala, denn wenn ich keine Furcht hätte, dann würde ich, wenn ich zu Hause bete, einfach beten ohne Wudu. Aber du weißt, dass Allah das nicht mag, deswegen machst du es nicht. Diese Ayah aus dem Quran Karim zeigt, dass ohne Wissen kannst du Allah subhanahu wa ta'ala nicht fürchten. Und dass die Furcht, die zeigt sich nicht nur in einem Gefühl, sondern die Furcht, denn wir haben ja gesagt, Taqwa bedeutet eigentlich sich vorsehen vor etwas. Wir übersetzen es mit Gottesfurcht meistens, aber ursprünglich kommt es von Wiqaya. Wiqaya heißt Vorsicht oder Vorsichtsmaßnahme. Und deswegen, Taqwa bedeutet sich vor Allah subhanahu wa ta'ala vorzusehen. Wie sehe ich mich, wie nehme ich mich in Acht vor Allah subhanahu wa ta'ala? Das heißt, dass ich aufpasse, dass er mit mir nicht zornig wird. Naja, indem ich den Verboten aus dem Weg gehe und indem ich die Anordnungen Allah subhanahu wa ta'ala erfülle. Nachdem wir in den letzten Monaten uns mehr beschäftigt haben mit dem Herzen und was das Herz zu glauben hat, möchten wir uns jetzt in der nächsten Zeit ein bisschen beschäftigen mit dem, was eben man praktisch umzusetzen hat, nämlich, und hier geht es eben um die islamische Wissenschaft, Al-Fiqh. Und dazu möchten wir heute, inshallah ta'ala, erstmal ein paar Worte nochmal sagen, und zwar zu der Vorgehensweise, denn wir haben schon in der Vergangenheit dieses Thema Al-Fiqh und Fiqh al-Tahara durchgenommen, aber es spricht nichts dagegen und hat viele Vorteile, dass man so ein Thema mehrmals durchgeht. Denkt daran, es gibt immer Leute, die neu einsteigen, die solche Unterrichte vorher nicht besucht haben. Denkt daran, dass der Mensch ein vergessliches Wesen ist. Der Mensch kann sich nicht immer alles merken. Er braucht die Wiederholung. Denkt daran, dass der Mensch manchmal Dinge falsch versteht und deswegen muss er sie korrigieren. Denkt daran, dass der Mensch, dass der Lehrer einmal auf die eine Weise erklärt, einmal auf die andere Weise erklärt und dann wird es einem klarer. Denkt daran, dass der Schüler heranreift, was seinen Verstand angeht, dass er beim zweiten Mal mehr versteht als beim ersten Mal. Denkt daran, dass der Lehrer manchmal seine Ansichten verändert, zurücknimmt. Deswegen ist es immer ratsam, so einem Unterricht beizuwohnen, auch wenn man schon so einen Unterricht vorher gefolgt ist. Denkt daran, dass es das, was man durchnimmt, in einem zweiten Durchgang, dritten Durchgang, vierten Durchgang, niemals 100% das gleiche ist wie im ersten Durchgang. Das heißt, es gibt viele Vorteile und der geringste oder beste Vorteil, wie du sehen möchtest, ist alleine, dass wir uns zusammensetzen und uns beschäftigen mit den Worten Allahs und den Worten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und ein wesentlicher Nutzen von solchen Sitzungen allgemein ist es, dass man erinnert wird an Dinge, die man fragen möchte. So sind manchmal Fragen eines Bruders Ansporn für eine Frage eines anderen. Oder manchmal auch ist der Unterricht an sich Ansporn für dich persönlich, Sachen zu fragen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch segnen. Die Vorgehensweise, wie ich im Vorfeld schon verkündet habe, ist es inshallah ta'ala, dass wir uns als Grundlage haben, das bereits vorhandene Buch, und zwar Fiqh, und das, was gedruckt worden ist, was ursprünglich eine Übertragung ist aus den Unterrichten von dem Gelehrten Dr. Muhammad al-Mukhtar al-Shinqiti, hafidhahullah. Und er hat, dieses Buch wurde übertragen in die deutsche Sprache, es ist keine Übersetzung, sondern es ist eine Übertragung der Inhalte, denn der Unterricht ist ein mündlicher Unterricht gewesen. Und deswegen ist das eine inhaltliche Übertragung, denn es ist ja klar, dass man mündlich nicht so spricht, wie man schriftlich spricht. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala dem, das übertragen hat, verzeihen, wenn er Fehler gemacht hat beim Übertragen oder beim Schreiben, bei der Rechtschreibung oder ähnliches. Inshallah ta'ala können wir alle dazu beitragen, dass das immer verbessert wird und korrigiert wird und ergänzt wird, sodass wir in der deutschen Sprache eine schöne Grundlage haben, um unsere Religion auf beste Weise umzusetzen. Die Vorgehensweise wird aber ausdrücklich nicht sein, dass wir einfach das Buch von A bis Z lesen, denn wir haben uns geeinigt, dass wir im Gegensatz zum Buch uns beschränken möchten auf eine Ansicht. Das heißt, im Buch werden manchmal verschiedene Ansichten erwähnt. Die erste Ansicht, zweite Ansicht, dritte Ansicht und so weiter. Und dann die Ansichten auch die belegt und dann erklärt, warum die eine Ansicht stärker ist als die andere. Das möchten wir auslassen. Das ist ein, das kannst du immer noch nachschlagen für zusätzliche Informationen. Aber der erfahrungsgemäß, der Fiqh ist so viel und so groß und es gibt so viele Themen, so viele Unterthemen, dass es schon mal nicht schlecht ist, wenn du dir einfach mal merkst, was du überhaupt glauben sollst und tun sollst in jedem einzelnen Thema. Wenn du das weißt und auch noch zusätzlich mit dem entscheidenden Beweis, dann Alhamdulillah bist du ausreichend bewaffnet und gewappnet, wenn du gefragt wirst, spätestens am Tag der Auferstehung, warum hast du so und so gebetet, warum hast du so und so gemacht, dann hast du ein Argument und mehr als das brauchst du auch nicht. Mehr als das brauchst du nicht. Wenn du dann hinterher, inshallah ta'ala, dich noch beschäftigen möchtest mit den Ansichten anderer, weil du dich noch besser auskennen möchtest und noch gefestigter sein möchtest in deinem Wissen, denn natürlich ist man gefestigter in seinem Wissen, wenn man nicht nur seine Ansicht kennt und den Beweis, sondern auch die Beweise der anderen Ansichten und auch weiß darauf zu antworten. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle noch einmal betonen, lieber Bruder, es gibt einen Vorteil und einen Nachteil mindestens, wenn man so eine abgespeckte Version durchnimmt. Das heißt, wenn ich dir in einer Angelegenheit sage, dass es nur, wenn ich dir in einer Angelegenheit nur eine Ansicht unterrichte, dann kann es passieren, dass du denkst, es gibt nur diese eine Ansicht. Und dann, dieser Fehler kann passieren. Deswegen warne ich davor ausdrücklich, solange nicht gesagt wird, diese Ansicht gilt unter Übereinkunft der Gelehrten, besteht immer die Möglichkeit, dass auch eine andere Ansicht, das heißt nicht, dass es immer eine gibt. Das heißt nicht, dass es immer eine gibt, aber es besteht die Möglichkeit, dass es auch eine andere Ansicht gibt. Aber meine Aufgabe ist es als Lehrer, dir die stärkste Ansicht nach bestem Gewissen zu vermitteln und mit dem entsprechenden Beweis, so wie Allah subhanahu wa ta'ala es leicht machen. Natürlich kann man nicht jede Sache immer einzeln bis ins kleinste Detail begründen. Das wirst du sehen, dass es nicht funktioniert. Ja? Aber grundsätzlich, deine Aufgabe ist es, an diesem Beweis festzuhalten, danach zu handeln und solltest du eine andere Ansicht hören, erstmal langsam, kannst du im Buch nachschauen, anderswo nachschauen, vielleicht gibt es, nachzuschauen, um zu sehen, tatsächlich, ob es wirklich eine andere Ansicht gibt und danach kannst du auch fragen, wenn du möchtest, warum hast du, lieber Lehrer, die Ansicht bevorzugt und nicht die andere, die anderen Beweise sind so und so und so, wie soll man darauf antworten und mit Anstand kann man immer die Frage ordentlich formulieren und kriegt man auch inshallah ta'ala eine entsprechende Antwort darauf, bi'idhnillahi ta'ala. Der Vorteil natürlich der Tatsache, dass man eine Ansicht erwähnt, ist offensichtlich, ist, dass man eben nicht zu viel Informationen auf einmal hat und ihr werdet sehen, wenn man mal, ich nehme an, dass keiner von euch den Fiqh mal von A bis Z durchgemacht hat. Ich meine jetzt nicht nur die Ibadat, sondern ich meine auch die Muamalat, das ist alles, was nach Kitab al-Hajj auch noch kommt. Wenn man das mal durchgemacht hat, wird man sehen, dass es so viele Informationen sind, dass man mal froh ist, wenn man überhaupt diese ganzen Sachen sich merken kann. Abgesehen von den Beweisen, abgesehen von den verschiedenen Ansichten und ihre Beweise und abgesehen davon, wie man die Diskussion führt mit anderen Ansichten. Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Kraft geben, dass wir auf diese Weise verfahren, was das Kitab al-Tahara angeht. Wir haben gesagt, wir beginnen mal damit und dann gucken wir inshallah ta'ala weiter. So viel zur Einführung. Die Geschwister, wenn sie Fragen haben, man hat eigentlich jetzt keine Ausrede, die Fragen nicht ordentlich vorher schon vorzubereiten, denn wir haben gesagt, auf welches Buch wir uns beschränken. Ich habe im Vorfeld angekündigt, was wir maximal heute dran nehmen werden. Das ist der Teil, den ich erwarte, dass jemand sich damit beschäftigt. Und zwar ging es um die nach der Einführung die Wasserarten und die Gefäße, weil mehr werden wir heute mit Sicherheit nicht schaffen, wenn wir überhaupt das schaffen. Und wenn einem da etwas nicht klar war, während man es gelesen hat, dann kann man ja schon seine Frage im Vorfeld formulieren. Die zweite Sache ist, was ich dringend empfehle, ist beim Lesen, scheue dich niemals davor, lieber Bruder, beim Lesen einen Stift in die Hand zu nehmen und rein zu markieren. Das Schlechteste, was du machen kannst, ist, dass du denkst, das Buch ist schön, sauber und frisch, gerade ausgepackt, was aus der Folie. Und jetzt hast du Angst, da irgendwie ein Eselsohr reinzumachen oder so. Also ich sage dir ganz ehrlich, jemand, der nicht in sein Buch reinschreibt und das Buch nicht so aussieht, als wäre es benutzt worden, der benutzt das Buch nicht. Okay? Und ein richtiges Buch, das ist reingeschrieben, reingekritzelt, ich meine nicht damit gemalt, Sachen malen, weil es einem langweilig ist, und ich meine damit tatsächlich markieren, das habe ich nicht verstanden oder das ist, was ich mir merken soll, das ist Nebensache, das ist für mich nicht so entscheidend, weil ich es eh nicht verstehe, lasse ich das weg, und du markierst die Ansicht, die bevorzugt ist und so weiter und so fort. Oder dass du zum Beispiel im Unterricht, wenn du was hörst, manchmal ich erwähne etwas, was nicht im Buch steht, dann ist es auch, wenn du diese Information für dich wichtig hast, empfindest, dann schreibst du die auf und so weiter und so fort. Das heißt also, das ist eine Empfehlung. Es gibt auch eine andere Methode, die manche Ulama anwenden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit allen zufrieden sein. Und beide Methoden sind gerechtfertigt und du suchst dir das aus, was dir am besten passt. Was ich vorgestellt habe, ist die Version, dass man sein Buch mitnimmt und das mitschreibt, was einem, was man gerade mitschreiben kann. Aber es gibt auch eine andere Methode, die auch gut ist, und zwar, dass man eben nicht mitschreibt, sondern dass man aufmerksam versucht, jede Angelegenheit zu verstehen, so viel man kann, und dann im Nachhinein ist ja die Aufzeichnung vorhanden, man hört sich die Aufzeichnung an und danach überträgt man erst, was man gehört hat, zum zweiten Mal. Und dadurch, der Vorteil dieser zweiten Version ist, dass man sich daran gewöhnt, Sachen auswendig zu lernen. Man gewöhnt sich daran, nach ein paar Sitzungen entwickelt man die Fähigkeit, sich zu merken, was der Redner gesagt hat. Und wenn er beim ersten Mal, bemerkst du dir vielleicht 10 Informationen, beim nächsten Mal werden es mehr, beim nächsten Mal werden es mehr und so weiter und so fort. Das ist, wie gesagt, zwei Möglichkeiten. Deswegen, wenn jemand schreibt oder nicht schreibt, dann haben sie da, wir können immer gut über ihn denken. Jeder hat inshallah die eine oder die andere Methode, die er sich vorgenommen hat. Aber wichtig ist natürlich, also wenn man erfolgreich sein will, ist das Minimum, dass man sich darauf vorbereitet und nachbereitet. Vorbereitung, Nachbereitung. Vorbereitung entweder mit dem Buch oder mit den Audios, obwohl ich es mit dem Buch eher empfehle, wenn man das Buch hat und es lesen kann. Und die Nachbereitung, dass man die Audios nochmal sich anhört. Denn jedem passiert das mal, dass beim Unterricht von 60 Minuten oder 90 Minuten, dass man mit Gedanken ganz woanders gerade ist. Und dann hat man den Faden verloren, obwohl es eine wichtige Information gewesen ist. Das ist, was ich zu der Einführung sagen wollte. Ich bin kein Freund von langem Vorwort. Deswegen möchten wir inshallah ta'ala, also nicht, dass jemand lacht, also lange Vorwort gibt. Manche Gelehrte, sie machen die ganze erste Sitzung nur als Vorwort über die Thematik, weil was auch gerechtfertigt ist, weil das Ansporn nach Ikhlas, und wie wertvoll das Wissen ist, das ist eine Sache, die zweifellos es wert ist, dass man damit einen gesamten Unterricht füllt. طيب, dann, liebe Geschwister, haben wir gesagt, wir möchten uns mit der Wissenschaft des Fiqh beschäftigen. Und die Wissenschaft des Fiqh, liebe Geschwister, yani, bleiben wir erstmal beim Wort und wollen wir uns das Wort natürlich erstmal das Wort verstehen und auch dann sprachlich definieren. Was das Wort sprachlich bedeutet, können wir aus der Ayah im Koran, Surat al-Isra, entnehmen, wo Allah sagte, وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Das heißt, aber ihr versteht ihr Preisen nicht. Ihr versteht nicht, das ist das Wort تَفْقَهُونَ. Und تَفْقَهُونَ, jeder, der sich ein bisschen so beschäftigt hat mit dem Konjugieren der arabischen Sprache, weiß, dass es sich reimt oder passend das Schema تَفْعَلُونَ, und dann weiß man schon automatisch, dass die drei Buchstaben, aus denen das Wort abstammt, oder die Wortwurzel des Wortes ist eben Fa und Qaf und Ha. Wenn man im Arabischen sagt Faqiha, das ist ein Verb, bedeutet verstehen. Und es gibt auch ein anderes Verb, was man da ableitet, ja, Faquha. Und das heißt, beim ersten hat das Qaf ein Kasra und beim zweiten hat das Qaf eine Dhamma gehabt. Okay, Faqiha und Faquha. Ist ähnlich, aber manche sagen, dass Faquha mit Dhamma bedeutet ein Fiqh-Gelehrter werden. Ein Fiqh-Gelehrter werden. Auf jeden Fall, unter beiden versteht man verstehen, begreifen. Und das war die sprachliche Bedeutung des Wortes. Al-Fiqh als Nomen bedeutet das Verständnis. Das Verständnis. Und daher kommt auch der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er sagte für Abdullah ibn Abbas: Allahumma faqihhu fid din. Faqihhu, kommt wieder dieses Fa, Qaf und Ha, dieses Wort vor, die drei Buchstaben, bedeutet: O Allah, lass ihn die Religion verstehen. Lass ihn die Religion verstehen. Oder gib ihm Verständnis in der Religion. Die sprachliche, das war die sprachliche Definition. Jetzt kommen wir zur religiösen Definition. Und diesen Unterschied, den werden wir öfter betonen. Und das ist, dass man eben da im Wort sprachlich manchmal was ganz anderes versteht als religiös. Unter religiös verstehen wir das Wissen um die religiösen praktischen Urteile, die aus den detaillierten Belegen abgeleitet wurden. Das Wissen um die religiösen praktischen Urteile, die aus den detaillierten Belegen abgeleitet wurden. Unter Wissen, unter Ilm, versteht man die Tatsache, eine Sache so wahrzunehmen, wie sie wirklich ist. Das heißt also, es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst eine Sache wahrnehmen, wie sie wirklich ist. Du kannst aber auch eine Sache wahrnehmen, wie sie nicht wirklich ist. Okay? Nicht, wenn jemand sagt, die Person so und so ist großzügig, dann kann es die Wahrheit sein, muss aber nicht sein. Auch wenn er davon überzeugt ist. Kann es sein, es stimmt, kann es sein, es stimmt aber auch nicht. Deswegen, Wissen bedeutet, dass es auch mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Eine Sache, so eine Tatsache oder eine Sache so wahrzunehmen, wie sie wirklich ist. Durch die religiösen praktischen Urteile möchten wir die theoretischen ausschließen. Wir reden hier von den praktischen und nicht von den theoretischen. Die theoretischen, die sind nämlich Teil der Aqida. Und die praktischen, das ist eben Teil dieser Wissenschaft Al-Fiqh. Dass es hier um religiöse Urteile geht, schließt die logischen Urteile aus. Das ist logische Urteile, die sind für uns nicht relevant, das ist Teil der Scholastik und Teil der Philosophie. Uns geht es hier um religiöse Urteile, wie zum Beispiel Halal, Haram, Makruh, Mustahab und so weiter und so fort. Und unter religiösen Belegen oder unter einem Beleg verstehen wir religiös alles, wodurch man auf Basis eines gesunden Verstandes zu dem gelangt, was sich aus einer Mitteilung ergibt. Aus einem Beleg, auf Arabisch Dalil, versteht man religiös gesehen alles, wodurch man auf Basis eines gesunden Verstandes zu dem gelangt, was sich aus einer Mitteilung ergibt. Eine Mitteilung, Khabar, kann zum Beispiel eine Ayah aus dem Koran al-Karim sein, oder natürlich ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, oder eine Aussage eines Sahabi oder ähnliches. Eine Mitteilung. Und das, was man daraus auf Basis des gesunden Verstandes versteht, das ist es, was wir als Beweis, als Beleg verstehen. Und das ist natürlich ein Thema für sich, was ist ein Beleg und was ist kein Beleg, aber das ist nicht Gegenstand des Fiqh. Sondern es geht, beim Fiqh geht es um die um diese Belege zu verwenden. Und das heißt automatisch, dadurch, dass wir Belege verwenden, weißt du, was Belege sind. Denn man kann natürlich theoretisch erstmal die Grundlagen des Fiqh erlernen. Das nennt man Usul al-Fiqh. Okay? Aber das ist praktisch gesehen unpraktisch. Viel praktischer ist, dass du erstmal Fiqh lernst und dass du dadurch automatisch die Usul dazu erlernst. Und im Nachhinein dann, inshallah ta'ala, kannst du dich damit ausführlicher, inshallah ta'ala, beschäftigen. Wir gehen über, inshallah ta'ala, zu den Säulen der Tahara. Unter Säulen, wir wollen jetzt natürlich immer die arabischen Begriffe versuchen zu verwenden. Rukun. Die Rukun der Tahara. Und grundsätzlich verwende ich im Deutschen den Singular des arabischen Wortes. Ja, das heißt also, normalerweise der Plural von Rukun ist Arkan, aber ich benutze den Singular der Einfachheit halber, weil wir sind jetzt nicht im arabischen Unterricht, okay? Und sonst müsste ich dann bei der Dualform verwenden und dann müsste ich aufpassen, wenn ich einen Genitiv verwende, müsste ich den Genitiv im Arabischen dann auch verwenden und das wird ein bisschen durcheinander. Dann, wenn ich dann mal statt Abdullah, Abdillah sage oder sowas oder Abdallah, dann kommt man nicht mehr mit. Ja? Ist aber nicht so entscheidend, deswegen benutzen wir immer inshallah ta'ala grundsätzlich den Nominativ und den Singular eines Verbes, den Singular eines Nomens. Tayyib, die Untersäulen oder Rücken, jetzt besser auch gesagt auf Arabisch, verstehen wir immer das, was unbedingter Bestandteil der Sache ist, von der ich spreche. Egal, was du dir vorstellst, das, was diese Sache ausmacht, nennt man einen Rücken. Okay? Und übertragen auf unser Kapitel At-Tahara, wir können uns zum Beispiel keine Tahara vorstellen, ohne eine Person, die diese Tahara durchführt. Okay? Also ist diese Person eine Säule, ein Rücken. Logisch? Okay. Können wir dann, die zweite Sache ist, unter der wir uns das Thema Reinheit nicht vorstellen können, ist das Mittel der Reinigung. Das Mittel der Reinigung, wie zum Beispiel das Wasser. Okay? Das, womit also das, die Reinigung durchgeführt. Und dann als drittes den Vorgang der Reinigung selbst. Diese drei Dinge sind absoluter Bestandteil, unter dem kann man sich das nicht vorstellen. Tayyib. Jetzt die Gelehrten, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein und ihnen Barmherzigkeit schenken und ihnen ihre Sünden alle vergeben, die vergangenen und die zukünftigen. Die Gelehrten, möge Allah sie belohnen. Wir haben sich überlegt, bei diesen drei Rücken, welchen der drei sollten wir am sinnvollsten anfangen? Man könnte sagen, dass man am sinnvollsten anfängt mit der Person, die wir ansprechen. Okay? Weil, wenn wir keine Person haben, die wir ansprechen, dann brauchen wir auch nicht uns unterhalten über was für Wasser er benutzen soll und was er, wie er die Reinigung durchnehmen soll. Aber diese Person, über die wir sprechen, die Person, die wir, ansprechen wollen, wofür sprechen wir sie eigentlich an? Weswegen richten wir überhaupt den Aufruf an sie, die Durchführung des Wudu, den Wudu durchzuführen? Warum? Ja, weil er beten soll, oder nicht? Und deswegen, die Gelehrten unterhalten sich über, im Fiqh über die Person, die den Wudu durchführen soll, im Kapitel über das im Salah. Im Kapitel über das Salah. Denn er ist die Person, die angesprochen wird und das Salah ist der Grund, warum er überhaupt angesprochen wird. Deswegen unterhalten wir uns jetzt hier nicht über die Person, die den Wudu durchführen muss oder nicht. Sondern ich muss erstmal wissen, wer muss beten, dann weiß ich, welche Person ich ansprechen muss. Okay? Ich frage nicht, wer muss Wudu machen. Die Frage stellt sich nicht. Die Frage ist wichtiger, wer muss beten. Denn das Wudu machen ist ein Weg, eine Wasila dazu, das Gebet zu verrichten. Denn eigentlich geht es um das Salah und nicht um den Wudu. Dann fragen wir uns, wollen wir uns zuerst einmal unterhalten über den Durchgang, über die Durchführung der Tahara, die Durchführung der Reinheit, oder erstmal, womit man sie durchführt. Natürlich zweifellos, womit man die durchführt. Denn das ist die richtige chronologische Reihenfolge davon. Und deswegen, die Gelehrten unterhalten sich erst einmal in diesem Kapitel über die verschiedenen Wasserarten. Bevor wir allerdings zu den Wasserarten kommen, müssen wir uns zwei Begriffe definieren. Und zwar, das sind die Begriffe Tahir und Muhdith. Oder Tahara und Hadath. Tahara heißt ja das ganze Kapitel. Tahara heißt ja die Reinheit. Wir wissen, worum wir uns überhaupt halten. Was ist Tahara? Salopp ausgedrückt, verstehen wir unter Tahara die Entfernung von Hadath und Khabath. Das heißt, die Entfernung von, sage ich mal auf Deutsch übersetzt, Schmutz oder Unreinheit, entweder im wirklichen Sinne oder im abstrakten Sinne. Das heißt, entweder wirkliche Reinheit, Unreinheit oder abstrakte Unreinheit. Was meine ich damit? Ich meine mit wirklicher Unreinheit, zum Beispiel Najasa, Unreinheit bedeutet zum Beispiel Urin. So, wenn jemand auf der Toilette gewesen ist, dann muss er sich davon rein. Das nennt man Tahara. Das wäre eine Entfernung von Khabath. Khabath, diese empirisch nachweisbare Unreinheit, die man sehen kann oder schmecken kann oder fühlen kann, Diese Unreinheit nennt man Khabath. Das definieren wir uns jetzt so. Die zweite Unreinheit ist eine Unreinheit, die ich nicht sehen kann und nicht fühlen kann und nicht schmecken kann. Sondern das ist eine gesetzliche oder, wenn du möchtest, sagst du abstrakte, das heißt im übertragenen Sinne, eine Unreinheit im übertragenen Sinne. Das ist bedeutet, wenn eine Person, auf Arabisch sagt man Hukmiyah, gesetzliche Unreinheit. Ein Beispiel, eine Person hat sein Geschäft verrichtet. Dann ist sie jetzt nicht, in Anführungsstrichen, sauber. Das heißt, sie ist nicht Tahir, auf Arabisch Tahir. Sondern sie ist unrein, aber wir haben jetzt zwei Formen von Unreinheit, deswegen nennen wir die eine Khabath, wie wir gesagt haben, und die andere nennen wir Hadath. Die andere nennen wir Hadath. Und der Grund ist natürlich, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Begriff verwendet hat. Und deswegen möchten wir diesen Begriff auch verwenden. Deswegen, das eine nennt man Khabath, das andere nennt man Hadath. Hadath ist es, worum wir uns meistens unterhalten, zumindest jetzt am Anfang. Khabath ist, wir enthalten uns später über die Entfernung von Unreinheit im wirklichen Sinne. Und das ist es auch, was man unter Najasa versteht. Wir bleiben jetzt aber bei diesen Begriffen Hadath und Tahara und möchten uns diese Begriffe noch einmal definieren. Also unter Tahara, was wir im Deutschen mit Reinheit übersetzen oder Reinigung, darunter verstehen wir die Entfernung von Hadath, erstens, zweitens alles, was als Hadath gilt und Khabath. Das sind also zwei Punkte, mit einem Unterpunkt oder sagst du eben drei Punkte, ist kein Problem. Entweder Hadath und Khabath und sagst du, aber auch was als Hadath gewertet wird, was als Hadath gilt. Diese drei bzw. zwei Sachen verstehen wir unter dem Ausdruck Tahara. Was bedeutet das? Das bedeutet, erstmal Hadath, haben wir gesagt, ist eine abstrakte Unreinheit. Abstrakt heißt immer etwas, was nicht greifbar ist. Was nicht vorstellbar ist. Meine, was ist der Unterschied zwischen einer Person, die Wudu hat und die kein Wudu hat? Kann man das an ihm sehen? Nein. Deswegen, da man es nicht sehen kann, nennt man es abstrakt. Es ist etwas, was uns der Gesetzgeber mitgeteilt hat, was vorhanden ist, was wir aber nicht sehen können. Und es gibt viele Dinge, die wir nicht sehen können. Und diese Unreinheit, dieser Hadath, ist vorhanden. Und die Person, die diese Unreinheit in sich trägt, nennen wir Muhdith. Muhdith. Muhdith natürlich kann auch andere Bedeutungen haben. Muhdith kann auch bedeuten Mubtadi', das heißt jemand, der Neuerungen macht. Oder kann auch bedeuten Unruhestifter, jemand, der Fitna macht. Okay? Aber hier, Vorsicht, wir sind jetzt im Fiqh, wir meinen unter Muhdith weder den Mubtadi', noch meinen wir damit den Unheilstifter, sondern wir meinen damit denjenigen, der kein Wudu hat, so einfach ausgedrückt. Hadath bedeutet sprachlich gesehen Ereignis. Ein Hadath. Und man versteht darunter in der Regel Kot, Urin oder Luft aus dem After des Körpers zu, wenn Luft den After verlassen hat aus dem Körper eines Menschen. Das heißt, sobald er Luft gelassen hat, nennt man ihn Muhdith oder Urin gelassen hat oder anders, wie wir gerade eben gesagt haben. Was als Hadath gilt, was aber nicht Hadath ist in diesem Sinne, ist zum Beispiel nach manchen Gelehrten, wenn man einen Toten gewaschen hat. Manche Gelehrte sagen, wenn man einen Toten gewaschen hat, muss man Wudu vollziehen. Aber er hat eigentlich keinen Hadath gemacht oder es ist kein Hadath bei ihm passiert. Er hat nicht etwas, keine Körperflüssigkeit abgesondert wie Urin oder er hat nichts gemacht dieser Gleichen. Aber trotzdem, gesetzlich gesehen, hat er trotzdem, als wäre er Muhdith geworden, als hätte sich ein Hadath ereignet. Und deswegen haben wir gesagt, was sich als, nicht nur der Hadath und alles, was als Hadath gilt. Nach manchen Ulama ebenfalls der Schlaf. Der Schlaf zum Beispiel, gibt es die Diskussion unter den Gelehrten, ist der Schlaf an sich ein Hadath? Oder müssen wir nur deswegen den Wudu nach dem Schlaf vollziehen, weil wir das Bewusstsein verloren haben? Und wenn man das Bewusstsein verloren hat, dann weiß man nicht, ob etwas ausgetreten ist oder nicht. Und die Wahrscheinlichkeit ist da und deswegen müssen wir den Wudu vollziehen. Wenn du das nach der zweiten Ansicht sagst, wie ich gerade gesagt habe, dann bedeutet es, dass der Schlaf nicht an sich ein Hadath ist, aber er wird gewertet wie ein Hadath. Dazu gehört ebenfalls der Fall, wenn eine Person Tahir ist, das heißt, sie hat Wudu, und jetzt macht sie den Wudu ein zweites Mal. Dann nennen wir das auch Tahara. Aber hat diese Person wirklich einen Hadath entfernt? Also sie war doch gar nicht Muhdith. Hat diese Person Khabath entfernt? Überhaupt, sie war ganz sauber. Aber trotzdem nennen wir das Tahara. Und trotzdem nennen wir das ein Wudu oder nennen wir das ein Ghusl oder wie auch immer. Ebenfalls gilt zum Beispiel ein weiterer Fall, wenn eine Frau Mustahada ist. Eine Mustahada nennt man eine Frau, die krankhafte Blutung hat. Das heißt, sie blutet, aber dieses Blut ist weder aufgrund ihrer monatlichen Periode noch aufgrund der Geburt eines Kindes. Das nennt man Istihada und die Person nennt man Mustahada. So. Und diese Istihada, das heißt dieses Blut, was krankhaft fließt, ist Grund dafür, dass die Person kein Wudu hat. Denn wenn eine Frau blutet, dadurch ist der Wudu weg. Wenn man jetzt als Frau den Wudu vollzieht, die Gebetswaschung vollzieht, wir haben uns den Wudu natürlich noch nicht definiert, aber man geht davon aus, dass die meisten Muslime wissen, was Wudu ist. Wenn wir der Frau jetzt sagen, du musst Wudu machen, obwohl dein Blut fließt, haben wir dann dadurch den Hadath entfernt? Eigentlich hat dieser Wudu gar keinen Sinn, weil das blutet ja die ganze Zeit bei ihr. Und trotzdem werten wir es, als ob der Hadath entfernt worden ist, gesetzlich gesehen. Okay? Deswegen noch einmal sagen wir, Tahara ist die Entfernung von Hadath, was als Hadath gilt, und die Entfernung von Khabath. Nur ein kleiner Hinweis, Muhdith zu sein, das heißt Hadath zu haben, bedeutet nicht, dass man unrein ist, in dem Sinne, dass man Najis ist. Najis, dieser Begriff ist reserviert für die Mushrikin, die Götzendiener, sie sind Najis, wie Allah sagt im Koran, innama al-mushrikuna Najas, und reserviert für Dinge, die an sich Najis sind, wie das Schwein zum Beispiel. Aber der Muslim nicht. Und deswegen hier ist ein Unterschied, ob wir sagen Najis oder Muhdith, das ist nicht das Gleiche. Warum sage ich das? Weil es gibt manche Leute, sie sagen zum Beispiel in der Thematik, uns geht es jetzt wichtig, uns geht es nicht um die Thematik, sondern es geht um die Begründung. Solche manche Leute sagen, der Muslim darf den Koran, den Mushaf berühren, auch ohne Wudu. Und sein Beweis ist, er sagt, weil der Muslim wird niemals unrein. Und der Hadith, innal Muslima la yanjus, ein Muslim wird nicht najis. Und er liest natürlich, der Arme liest in der deutschen Sprache, was heißt, er wird nicht unrein. Er sagt, ja, unrein heißt doch Muhdith. Und er wird, also er ist Tahir mit anderen Worten. Natürlich, Tahir ist er in der Hinsicht, dass er nicht Najis ist. Aber er ist nicht Tahir in der Hinsicht, dass er nicht Muhdith ist. Deswegen, der Unterschied ist zwischen der abstrakten Unreinheit und der wirklichen Unreinheit. Deswegen, sag nicht, deswegen, wenn du diese Thematik vertrittst, berufe dich nicht auf diesen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, denn Najasa ist etwas anderes als Hadath. Dann gehen wir über, liebe Geschwister, zu den Wasserarten oder das Wasser als Mittel zur Tahara. Oder Wasser ist das Mittel zur Tahara schlechthin. Wasser ist ursprünglich das Mittel, das wir verwenden, grundsätzlich für die Tahara. Die Gelehrten teilen die Wasserarten in drei verschiedene Teile ein. Und zwar in Tahir, Entschuldigung, in Tahur, Tahir und in Najis. Tahur, Tahir und in Najis. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran Karim, وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Wir haben vom Himmel Tahur Wasser herabgesandt. Was ist der Unterschied zwischen Tahur und Tahir und Najis? Erst einmal, wir brauchen Tahur Wasser, um den Wudu zu vollziehen. Wir haben drei Wasserarten und nur mit einer Art von Wasser dürfen wir den Wudu vollziehen. Das ist Tahur. Und warum? Weil Tahur sprachlich gesehen bedeutet an sich rein und anderes reinigend. Also im Wörterbuch Lisan al-Arab, wenn du es aufschlägst, findest du diese Definition. Tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghayrihi. An sich rein und anderes reinigend. Das heißt also, Tahur-Wasser ist nicht nur sauber, sondern es macht auch anderes sauber. Tahir-Wasser ist das Wasser, das an sich sauber ist, aber du kannst es nicht verwenden, um anderes damit zu reinigen. Das ist der Unterschied zwischen diesen zwei Arten von Wasser. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erklärt, dass er das Wasser vom Himmel als Tahur-Wasser herabgesandt hat. Somit wissen wir, dass wir die Regenwasser verwenden dürfen. Und Regenwasser ist auch das Wasser, was gemäß Koran in die Erde versickert. Und daher haben wir unser Brunnenwasser. Also ist es das gleiche Wasser. Folglich dürfen wir ebenfalls aus diesem Wasser Wudu vollziehen, aus dem Brunnenwasser oder aus dem Wasser, das aus der Erde kommt. Und Allah hat im Koran in Surat Al-Anfal 11 gesagt, وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. Er sandte auf euch Wasser aus den Wolken nieder, damit er euch damit reinigt. Damit er euch damit reinigt. Folglich wissen wir, sprachlich gesehen und auch religiös gesehen, weil die eine Ayah die andere erklärt hat, dass das Wasser, das Tahur-Wasser zum Reinigen ist. Denn Allah hat gesagt, ich habe das in den Regen herabgesandt, den Tahur-Wasser vom Himmel. Und dann der andere Ayah sagte, ich habe das Wasser herabgesandt, um euch damit zu reinigen. Also wissen wir, dass Tahur-Wasser zum Reinigen da ist. Und wir kennen nicht aus dem Koran und aus der Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dass man Wasser, das nicht Tahur ist, sondern Wasser, das Tahir ist, zum Reinigen verwenden darf. Zweitens, und das ist eine Ibadah, das heißt, du brauchst einen Beweis dafür, mit was du Wudu machen darfst und mit was du kein Wudu machen darfst. Denn Wudu ist eine Ibadah gemäß der meisten Gelehrten und deswegen musst du diese Wudu auf die vorgeschriebene Art und Weise vollziehen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Tahur-Wasser verwendet. Das Meereswasser ebenfalls erlaubt es, dadurch die Reinigung vorzunehmen, zeigt sich aus folgendem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar kam ein Mann zum Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam und sagt: O Gesandter Allahs, wenn wir auf der See sind, haben wir nur wenig Wasser mit uns. Wenn wir uns damit zum Gebet waschen, werden wir dursten. Dürfen wir den Wudu mit dem Meereswasser vollziehen? Da sagte er, sallallahu alaihi wasallam, das Wasser des Meeres ist Tahur und das Veränderte aus dem Meer ist erlaubt zu essen. Entscheidend ist der Satz, das Wasser des Meeres ist Tahur. Aus diesem Hadith geht hervor, dass die Sahaba sich nicht sicher waren, ob sie aus dem Meereswasser auch Wasser schöpfen dürfen, um Wudu zu machen. Und deswegen waren sie sich dieser Sache bewusst, dass es nicht aus jeder Art von Wasser man Wudu Wasser schöpfen darf. Und deswegen haben sie diese Frage gestellt und der Prophet ﷺ hat ihnen gesagt, sehr wohl dürft ihr aus dem Meereswasser ebenfalls Wudu-Wasser schöpfen. Die Gelehrten haben daraus entnommen, dass dasjenige Wasser, das so vorhanden ist, wie Allah subhanahu wa ta'ala es erschaffen hat, dass man es als Tahur-Wasser bezeichnet. Dazu gehört, wie gesagt, das Regenwasser, das Wasser aber auch, das von Gletschern herabfließt, wenn du Eis nimmst, Hagel nimmst und dieses schmelzen lässt, genauso wie das Wasser in fließenden Gewässern, wie Flüssen oder Bächen oder Seen oder Brunnen, all diese Arten von Wasser sind halal und sind tahur, und man darf sie also verwenden, dass man damit Wudu macht. Und der Beweis, dass das Wasser im Boden das gleiche Wasser ist, wie das vom Himmel kommt. Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ. Allah sagt in Surat Al-Mu'minun 23,18, und wir lassen vom Himmel Wasser in bestimmtem Maß herabkommen und lassen es sich dann in der Erde aufhalten. Jetzt haben wir kennengelernt, was Tahur ist. Jetzt möchten wir natürlich, wir haben auch definiert, was Tahir ist. Wir haben noch nicht erklärt, wie es dazu kommt. Aber ich sage mal vorneweg, dass Wasser verliert diese Tahur-Eigenschaft und wird oder kann diese Tahur-Eigenschaft verlieren und Tahir oder Najis wäre. Najis wird es dadurch, dass es eben den Geschmack oder den Geruch oder die Farbe einer unreinen, also Najasa-Substanz angenommen hat. Beispiel, jemand uriniert in ein Glas Wasser, dann wird das Wasser dadurch gelb, bekommt auch einen anderen Geruch, eine andere Farbe. Aber sobald es eine dieser drei Eigenschaften sich verändert hat, dann wissen wir, dass das Wasser nicht mehr Tahur ist und nicht mehr verwendet werden darf für ein Wudu oder für einen Ghusl. Das heißt für eine Ganzwaschung. Ghusl ist die Ganzwaschung. Sollte sich das Wasser anders verändern, indem es eben eine der drei Eigenschaften verändert hat, aber nicht durch Najis, sondern durch etwas anderes, was sauber ist, was Tahir ist, dann wird es eben Tahir. Beispiel, wenn du Wasser hast und du kochst darin eine Tomate, dann wird das Wasser eine rötliche Farbe annehmen und auch einen Geschmack der Tomate annehmen und auch den Geruch annehmen, aber es reicht auch schon, wenn eine dieser drei Sachen wäre, wie wenn du blaue Tinte ins Wasser tust, dann wird das auch keinen bestimmten Geruch wahrscheinlich annehmen, sondern es hat einfach nur eine andere Farbe. In diesem Fall weißt du, dass das Wasser nicht mehr Tahur ist. Aber es ist auch nicht Najis, es ist nicht unrein geworden, in dem Sinne, dass eine Najasa, eine gesetzliche Unreinheit reingeflogen ist, wie Urin, oder Blut oder ähnliches, sondern es ist Tahir geworden, weil eine Tahir-Substanz reingefallen ist. Das sind die drei verschiedenen Wasserarten. Wir haben also die wichtigste Regel gerade kennengelernt. Wir haben Wasser, das ursprünglich so ist, wie Allah es erschaffen hat. Wenn sich eine der drei Eigenschaften des Wassers verändert, das heißt der Geruch, die Farbe oder der Geschmack, dann wissen wir, dass das Wasser nicht mehr Tahur ist, sondern es ist entweder Tahir geworden oder Najis geworden. Je nachdem, was wir reingetan haben. Wenn wir etwas reingetan haben, was Tahir ist, wie zum Beispiel eine Tomate oder Tinte oder ähnliches, dann wissen wir, dass es Tahir geworden ist. Und wenn wir etwas reingetan haben, was Najis ist, wie zum Beispiel Blut oder Schweinefleisch oder Hundefleisch oder ähnliches, dann wissen wir, dass es Najis geworden ist. Ich denke, diese Einteilung ist deutlich und uns interessiert auch nicht die Wassermenge, sondern uns interessiert die Tatsache des Wassers, was wir vor uns haben. Sind die drei Eigenschaften so, wie Allah sie ursprünglich erschaffen hat, vom Wasser, vom Himmel, dann bleibt es Tahur. Sobald sich etwas verändert hat, wissen wir, dass das Wasser entweder Tahir oder Tahur, Tahir oder Najis geworden ist. Es ist aber nicht so, nachdem wir diese allgemeine Regel verstanden haben, müssen wir ein paar Ausnahmen machen. Weil es ist nicht so, dass Wasser immer, wenn es verändert worden ist, nicht mehr Tahur ist. Das wäre eine Erschwernis in der Scharia. Und deswegen lautet das folgende Unterkapitel, wenn es schwierig ist, Wasser vor Veränderung abzuhalten. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat uns im Koran gesagt, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Er hat euch in der Religion keine Bedrängnis auferlegt. Haraj ist etwas, was sehr anstrengend wäre zu vermeiden. Stellt euch mal vor, also nicht jeder Mensch hat die Möglichkeit, zu Hause einen Wasserhahn aufzumachen und dann gefiltertes Wasser zu trinken. Stellt euch, die meisten Menschen und vielleicht sogar die meisten auf der Welt, Allahu A'lam, haben nicht diese einfachen Möglichkeiten, die wir heutzutage viele von uns gewohnt sind und Allah subhanahu wa ta'ala nicht genug dafür danken. Aber viele Menschen sind immer noch so, dass sie Wasser schöpfen müssen und irgendwo aufbewahren müssen. Und das kann uns genauso passieren. Wenn du Wasser aufbewahrst in einer Thermoskanne oder Wasser aufbewahrst in einem bestimmten Gefäß, dann kann durch das Gefäß das Wasser einen bestimmten Geschmack annehmen. Und diese Veränderung aufgrund des Aufbewahrungsortes, diese Veränderung ist unerheblich. Das heißt, diese Veränderung hat keinen Einfluss auf die Eigenschaft Tahur. Das Wasser bleibt trotzdem Tahur. Stell dir vor, du hast also Wasser in einem Messingbecher und dieses Metall hat einen bestimmten Geschmack und dieser Geschmack beeinflusst das Wasser. Du darfst jetzt nicht sagen, dass dieses Wasser nicht mehr Tahur ist, sondern es bleibt trotzdem Tahur. Denn wenn wir sagen würden, es ist Tahir geworden, wäre das eine Erschwernis und Allah Azza wa Jal hat uns gesagt, dass es in der Religion keine Bedrängnis gibt. Bedrängnis ist natürlich nicht jede einfache Art von Erschwernis, sondern es ist eine starke Form der Erschwernis. Weil sonst hätten wir keine Möglichkeit, Wasser in Kanister aufzubewahren, Wasser in Flaschen längere Zeit aufzubewahren. Das wäre eine große Erschwernis. Und deswegen gibt es eine Regel, die eine Unterregel ist. Und zwar heißt es, إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ. Das heißt auf Deutsch, wenn es eng wird, wird es weit. Wenn es eng wird, wird es weit. Das heißt, wenn es anstrengend wird, dann kommt die Erleichterung von der Scharia. Ebenso, wenn das Wasser durch Stillstehen sich verändert hat. Durch Stillstehen, stell dir vor, Wasser, es regnet und dann gibt es einen Teich. Wir hören kurz den Adhan, barakallahu fikum, und dann machen wir inshallah ta'ala nach dem Adhan. Ein paar Minuten weiter, Barakallah. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wir waren stehen geblieben bei dem Punkt, dass Wasser, wenn es sich durch Stillstehen verändert hat, dass auch dadurch das Wasser die Eigenschaft von Tahur nicht verliert und nicht dadurch Tahir wird. Beispiel dafür ist es, wenn Wasser zum Beispiel vom Himmel herabgesandt wird und sich dann an einer bestimmten Stelle versammelt und sich eine Wasserlache bildet oder ähnliches und da den Pflanzen anfangen zu wachsen wie Algen. Das ist eben eine Art von Veränderung, die das Wasser beeinflussen kann. Oder Pflanzen, die Farbe oder den Geruch oder den Geschmack des Wassers beeinflussen kann. Und trotzdem bleibt das Wasser in diesem Fall Tahur. Der Beweis, dass solche Angelegenheiten, wie zum Beispiel bei Flüssen und Teichen und Bächen, wenn sie durch also Sand und Schlamm verunreinigt werden, dass das trotzdem dadurch die Eigenschaft von Tahur nicht beeinflusst ist, aus der allgemeinen Ayah, wie wir gesagt haben, aber auch aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, denn als er nach der Grabenschlacht auf Arabisch Ghazwatul Khandaq oder Ghazwatul Ahzab, die Parteienschlacht, als er nach dem Sonnenuntergang seine Gebete nachholen wollte sallallahu alaihi wasallam, denn zu dem Zeitpunkt war es einem erlaubt, dass man die Gebete hinausschiebt und aufgrund der Notwendigkeit, bis dann die Ayah kam im Koran al-Karim, dass man das Gebet bei Angst, es ist nach einer bestimmten Form zu verrichten hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann nach dem Sonnenuntergang sein Gebet nachholen wollen und ist dann zu Buthan gegangen. Buthan ist ein Tal in Medina und dort gab es Wasserlachen und die sicherlich mit solchen Verunreinigungen, denn es regnet vom Himmel auf den Boden direkt und da gibt es niemanden, der aufpasst, dass da kein Sand reinkommt. Und deswegen, trotzdem hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dort den Wudu vollzogen und Aisha radiallahu anha sagte, فَكَانَ بُطْحَانُ يَجْرِي نَجْلًا. Das heißt, Buthan bestand aus Wasserlachen, wie es in Sahih al-Bukhari überliefert heißt. Und das ist ein Beweis dafür. Ein weiterer praktische Sache ist, Wasser in Gefäßen oder Wasserrohren. Denn manchmal, man dreht den Wasserhahn auf und da kommt Wasser, hat den Geruch von Rost zum Beispiel. Und das ist auch schwierig zu vermeiden. Natürlich, wenn es nur ein paar Sekunden kommt und dann weggeht, kann man ja ein bisschen warten. Aber trotzdem, das Wasser dadurch, dass es durch die Röhre transportiert wird, wird beeinflusst werden, zumindest wenig durch den Geruch des Metalles. Und das auch hat keinen Einfluss auf die Eigenschaft von Tahur. Ebenfalls Najasa, die sich in der Nähe des Wassers befindet. Also stell dir vor, du hast einen Teich und neben dem Teich, nicht verbunden mit dem Teich, stirbt ein Tier. Und aufgrund des Windes wird der Geruch des Tieres getragen zum Wasser. Auch diese Form von Übertragung oder diese Form von Kontakt, der nicht direkt ist, führt nicht zur Verlust der Eigenschaft von Tahur. Darauf wird extra hingewiesen, weil manche Gelehrte eben das eben gesagt haben. Okay? Und das für uns gilt, wie gesagt, haben wir das Prinzip aufgestellt und wir halten uns fest daran, Wasser bleibt Tahur, solange es nicht seinen Geruch oder Geschmack oder die Farbe verändert hat. Wenn Wasser durch Sonneneinstrahlung erhitzt wird, hat das auch keinen Einfluss auf die Tahur-Eigenschaft, weil die Temperatur, haben wir nicht gesagt, dass sie relevant ist. Wir haben nur gesagt, diese drei Sachen. Und diese drei Eigenschaften übrigens gelten, sie sind zwar überliefert worden in einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber diese Überlieferung ist daif. Diese Überlieferung ist nicht authentisch und trotzdem, die Gelehrten sind sich alle darüber einig. Und das ist ein Beispiel für einen Hadith, der an sich daif ist, aber dessen Text, dessen Matan inhaltlich gesehen sahih ist. Es gibt einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, den wir natürlich verstehen müssen, damit wir auf unserer Ansicht auch festhalten können. Denn wenn Wasser eine seiner drei Eigenschaften verändert hat, abgesehen von den Ausnahmefällen, die wir betrachtet haben, dann ist Wasser nicht mehr Tahur, sondern es ist wieder Tahir oder Najis. Das war die Regel. Es gibt einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der darauf hinweist, dass wenn Wasser wenig ist, wir diese Regel nicht anwenden dürfen. Aber was wir gerade gesagt haben, wir wenden die Regel immer an. Deswegen muss ich den Hadith kurz erwähnen und erklären, warum wir diesem Hadith nicht zuwiderhandeln. Obwohl er da ist und obwohl er authentisch ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn Wasser eine Menge von 2 Qullah erreicht hat, dann wird es dadurch nicht unrein. Denn dann wird es nicht unrein. In idha kana al-ma'u qullatayn fa innahu la yanjus. Wenn die Wassermenge 2 Qullah erreicht hat, wird es nicht unrein oder wird es nicht najis. Gemeint ist also mit diesem Hadith Wasser, wenn 2 Qullah ist viel Wasser. Und die Angaben der Gelehrten, was 2 Qulla sind, sind ungefähre Angaben, das haben sie extra darauf hingewiesen. Es geht hier nicht um eine Millimeter-Angabe. Manche sagen mehr, manche sagen weniger. Manche haben von circa einer Vierteltonne Wasser gesprochen, aber dieser Hadith gemeint ist viel Wasser. Und die Tatsache, dass wir nicht hundertprozentig wissen, was mit 2 Qulla ist, beweist nämlich, dass nicht damit gemeint ist, genau 2 Qulla, sondern eben viel Wasser gemeint ist. Das heißt also, wenn Wasser viel ist, wird es nicht unrein. Was bedeutet das? Stell dir vor, du hast viel Wasser. Meinte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass viel Wasser tahur bleibt, egal wie viele Najasa du reinkippst? Mit Sicherheit nicht. Also stell dir mal vor, du hast ein Fass von 1000 Liter Wasser. Und du kippst darin 2000 Liter Najasa, Urin. Dann wird doch niemand sagen, dass, also unter Übereinkunft, wird kein Mensch sagen, dass dieses Wasser jetzt weiterhin Tahur bleibt. Es ist ja, also ich kann es ja sehen, dass es nicht mehr Tahur ist. Okay? Also meinte er das nicht damit, sondern er meinte damit, wenn du viel Wasser hast und es fällt Najasa hinein, Unreinheit hinein, oder etwas Tahires hinein, egal was, dann mach dir keine Sorgen, weil es ja viel Wasser ist, bleibt es Tahur. Mach dir also keinen Kopf bei vielem Wasser. Lass nicht den Shaitan kommen und bei dir Waswasa machen. Das Wasser ist vielleicht nicht mehr Tahur. Es bleibt Tahur. Die Frage ist jetzt, was ist, wenn es weniger als zwei Qulla sind? Wir sagen, diese Frage stellt sich nicht, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam meinte ja nicht zwei Qulla in dem Sinne, dass es genau so und so viele Liter sind. Weil das ist nicht praktikabel, weil die Gelehrten selbst sind sich uneinig darüber, wie viele Liter es sind. Wie sollen wir den Hadith überhaupt verstehen, umsetzen? Und wenn er das meinte, dann hätte er das ganz genau definiert, sallallahu alaihi wasallam. Genauso wie er ein Sa' definiert, hätte er das auch definiert. Diejenigen Gelehrten, es gibt manche Gelehrte, die sich auf die umgekehrte Schlussfolgerung des Hadithes bezogen haben. Wir müssen diese kleine Sache kurz erwähnen und dann inshallah ta'ala beten wir danach inshallah ta'ala. Was bedeutet die umgekehrte Schlussfolgerung? Der Prophet sprach sallallahu alaihi wasallam von zwei Qulla aufwärts und hat darüber gesagt, das Wasser wird nicht unrein. Er hat also nicht gesprochen von weniger als zwei Qulla. Und deswegen, wenn du den Hadith umdrehst, sagst du, wenn das Wasser weniger als zwei Qulla ist, dann wird es sehr wohl unrein, wenn etwas hineinfliegt. Auch hier sagen wir, egal ob sich die Eigenschaften verändert haben oder nicht, nach dieser Begründung. Aber wir sagen, diese Begründung ist nicht korrekt, richtigerweise ist sie nicht korrekt. Das nennt man auf Arabisch Mafumul Mukhalafa, oder besser gesagt Mafum Al-Adad. Mafum Al-Adad. Diese umgekehrte Schlussfolgerung, es gibt gemäß Usul, gibt es 10 verschiedene Arten von umgekehrten Schlussfolgerungen. Okay? Das heißt also, wenn er dir sagt, zwei Qulla aufwärts wird nicht unrein, dann geht es hier um eine Zahl, die er erwähnt hat. Und es geht nicht zum Beispiel um eine Bezeichnung. Es geht nicht um eine Bedingung, ja, sondern es geht um eine Ziffer, eine Zahl. Und diese Form von Beweisführung, diese Form von Dalil, was man nennt, wie ich gesagt habe, Mafhum al-Adad, ist gemäß der richtigeren Ansicht unter den Usul-Gelehrten da'if. Sie ist da'if. Und erst recht, wenn sie einem Grundsatz widerspricht, des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er sagte, innal über einen bestimmten Brunnen von Buda'a, sagte, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay. Es gab einen Brunnen in Medina, und in diesen Brunnen wurden Unreinheiten hineingeschmissen. Diese Unreinheiten, die hineingeschmissen worden sind, fragen die Sahaba, die haben dann den Propheten gefragt, haben, dürfen wir daraus Wudu machen aus dem Brunnen oder nicht? Eine Frage. Fragen die Sahaba radiallahu anhum nach dem Brunnenwasser, während es gerade rot aussieht, weil darin Najasa und Blut reingeschmissen worden ist? Die Frage ist sicherlich nicht relevant, weil diese Frage, kein Mensch kommt auf die Idee, Wudu zu machen von einem Brunnen, wo gerade ein toter Hund reingeschmissen worden ist. Sondern die Frage, die relevant ist, nachdem dieser tote Hund entfernt worden ist und das Wasser nachgeflossen ist aus dem Brunnen, denn es gibt verschiedene Arten von Brunnen, manche von ihnen fließt das Wasser nach, aber das ist normalerweise der Fall, und das Wasser sozusagen wieder sauber geworden ist, dürfen wir jetzt das Wasser verwenden, nachdem es wieder sauber geworden ist, oder gilt es als Najis? Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, das Wasser ist Tahur und wird durch nichts unrein. Und wird durch nichts Najis. Das heißt, er hat dir einen Grundsatz aufgestellt, egal wie viel Wasser in dem Brunnen ist, jetzt oder war, die Tatsache, dass das Wasser vor dir weder sich verändert hat hinsichtlich seines Geruches, noch Geschmackes, noch Farbe, bedeutet, dass dieses Wasser Tahur ist und bedeutet, dass es keinen Unterschied gibt zwischen dem, was mehr oder weniger als zwei Qulla ist. Denn wenn du sagst, weniger als zwei Qulla, sagen wir langsam, das hat der Prophet nicht gesagt, sallallahu alaihi wasallam. Er hat nur von mehr als zwei Qulla gesprochen, oder plus, größer gleich. Aber er hat nicht gesprochen von weniger als zwei Qulla. Das ist dein Verständnis aus dem Hadith, und dieses Verständnis aus dem Hadith, darauf wollte ich hinweisen, nennt man Mafhum, und dieser Mafhum, der ist manchmal ein Argument im Usul, manchmal nicht. In diesem Fall, wie ich gesagt habe, weil es sich um eine Zahl handelt. Ich gebe ein weiteres Beispiel. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, Ayatul Munafiqi Thalas. Er sagt, der Heuchler hat drei Eigenschaften. Die umgekehrte Schlussfolgerung in Bezug auf die Zahl, Al-Adad, wäre was zu sagen? Es gibt nur diese drei und es gibt keine vierte. Es gibt die drei und es gibt keine vierte. Aber das ist schwach, weil wir wissen, es gibt viele Einzeichen, weitere Eigenschaften eines Heuchlers und nicht nur in diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. An dieser Stelle machen wir Pause inshallah ta'ala und nach dem Gebet machen wir weiter. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Zur Erinnerung, wir haben über die Tahurwasser gesprochen und wodurch es sich verändert oder auch nicht verändert. Und wir haben die allgemeine Regel erwähnt, dass es um die drei Eigenschaften des Wassers geht, sein Geruch, sein Geschmack und seine Farbe. Und deswegen gibt es bestimmte Themen, dass man sich nicht wundert, also für die Geschwister, die sich eben vorbereitet haben, es gibt bestimmte Themen, die stellen sich dann nicht mehr. Ja? Zum Beispiel die Unterscheidung, ob es jetzt eine feste Substanz ist oder eine flüssige Substanz ist, die sich mit dem Wasser vermischt hat. Oder auch das Thema, wenn man Tahur-Wasser benutzt hat, um eine freiwillige Tahara durchzuführen oder eine Pflicht-Tahara durchzuführen. Also jemand hat Wasser benutzt und daraus, also aus dem Wassereimer Wasser geschöpft und dadurch ein Wudu vollzogen. Entweder einen freiwilligen Wudu oder einen Pflicht-Wudu. Diese Frage stellt sich nicht mehr für uns nach dieser Ansicht, die wir gesagt haben. Das heißt, das Wasser ist Tahur, sofern es keine der drei Eigenschaften verändert hat, und es ist Tahir oder Najis, je nachdem, welche Eigenschaften sich wie verändert haben. Aber trotzdem gibt es eine Thematik, die wir in diesem Zusammenhang erwähnen müssen, und zwar, wenn mit Tahur-Wasser eine Pflicht-Tahara durchgeführt worden ist, wann ist Wudu ein Pflicht-Wudu? Damit meint man ein Wudu, durch den ein Hadath entfernt wird. Der Wudu, durch den Hadath entfernt wird. Denn es kann ja sein, dass du Wudu machst und schon Wudu hast, richtig? Und es kann sein, dass du Wudu machst, weil du kein Wudu hast. Im ersten Fall ist es ein freiwilliger Wudu, im zweiten Fall ist ein Pflicht-Wudu, weil ohne dem kannst du nicht beten. Okay? So, und ich rede jetzt von dem zweiten Fall. Jemand hat ein Wudu vollzogen und dadurch einen Hadath entfernt. Wir haben gesagt, das Wasser bleibt Tahur, weil das Wasser hat sich ja nicht verändert in seinen Eigenschaften. Allerdings geht es jetzt hier nicht mehr, und jetzt in diesem folgenden Abschnitt geht es uns jetzt nicht mehr, ob wir das Wasser als Tahur oder Tahir oder Najis bezeichnen, sondern uns geht jetzt darum, dürfen wir dieses Wasser noch einmal verwenden für eine Tahara oder nicht? Okay? Das ist Tahur. Aber dürfen wir es nochmal verwenden oder dürfen wir es nicht noch einmal verwenden? Und wenn wir es verwenden, wird dadurch der Hadath entfernt oder nicht? Der Grund ist nämlich eine folgende Überlieferung von Humayd al-Himyari. Er sagte, rahimahullah, ich traf auf einen Mann, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam 40 Jahre lang begleitete, genau ebenso wie ihn Abu Huraira radiallahu anhu begleitete. Er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat verboten, dass eine Frau sich mit dem restlichen Wasser eines Mannes wäscht oder auch ein Mann sich mit dem restlichen Wasser einer Frau wäscht. Und in einer Überlieferung heißt es zusätzlich vom gleichen Hadith, sie sollen gleichzeitig schöpfen. Sie sollen gleichzeitig schöpfen. Wir reden also jetzt nicht mehr davon, ob es Tahir oder Tahur ist. Wir reden, ob wir diese Sache, dieses Wasser benutzen dürfen oder nicht mehr benutzen dürfen. Ebenso gibt es einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam von Ar-Rubayy', die Tochter Tochter von Muawwidh, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit dem von den Armen übrig gebliebenen Wasser über seinen Kopf Strich. Die Arme, also gemeint ist die Körperarme. Das heißt also, er hat, den Wudu vollzogen und beim Wudu, man wäscht sich ja das Gesicht und dann die beiden Hände, also gemeint ist die Hände inklusive der Arme. Im Arabischen unterschied unter Yad grundsätzlich das Gesamte, also von Fingerspitzen bis zum Ellbogen, sogar teilweise bis zur Schulter. Aber er wuscht sich also seine Hände inklusive der Arme bis zum Ellbogen und danach hat er gemäß dieser Überlieferung nicht noch einmal Wasser geschöpft, nein, ja, sondern er hat sallallahu alaihi wasallam sich mit dem restlichen Wasser, also mit der feuchten Hand noch, dann über den Kopf gestrichen und nicht nochmal extra seine Hand nass gemacht. Und diese Überlieferung zum Beispiel weist darauf hin, und das soll damit gezeigt werden, dem ersten Hadith hat es verboten, dass man mit dem übrig gebliebenen Wasser der anderen Person eine Tahara vollzieht. Und in diesem Hadith, der soll beweisen, dass man das sehr wohl darf. Denn das Wasser, was er verwendet hat für seine Arme, ist ein Wasser, das er verwendet hat für eine Tahara. Denn das hat er mit seinen Händen sich gereinigt für den Wudu. Und danach hat er dieses übrig gebliebene Wasser an seinen Händen benutzt für sich selbst und für seinen Kopf gestrichen. Wo ist also der Unterschied, ob es jemand anderes macht oder man selbst macht? Das ist, was aus diesem Hadith gezeigt werden sollte. In einer anderen Überlieferung von Abdullah ibn Abbas heißt es, er berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam den Russen immer mit dem übrig gebliebenen Wasser von Maimuna durchzuführen pflegte. Also dieser Hadith beweist, dass es wiederum erlaubt ist. Denn Maimuna hat den Russel vollzogen, oder beziehungsweise sie hat eine Tahara damit vollzogen. Und dann hat er das übrig gebliebene Wasser genommen und damit einen Russel vollzogen. Und in einer anderen Überlieferung von Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, sagte er, manche Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben aus einem Wasserbehälter Russel gemacht, das heißt aus einem einzigen. Danach kam der Prophet sallallahu alaihi wasallam, um daraus Wudu oder Russel zu machen. Dann sagte eine Frau zu ihm, ich bin Junub gewesen. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das Wasser wird aber nicht Junub. Also das heißt, Wasser bleibt Tahur. Das ist, was man darunter versteht. Und die richtigere Ansicht diesbezüglich ist, wie wir gesagt haben, dass das Wasser Tahur bleibt. Aber die Frage ist, darf man dieses Wasser verwenden oder darf man dieses Wasser nicht verwenden, das restlich übrig gebliebene Wasser? Worum geht es jetzt konkret? Es geht uns um das Restwasser einer erwachsenen Frau, das heißt nicht eines Mädchens, die alleine und nicht in Anwesenheit von anderen oder anders, wir werden gleich das Wort allein definieren, die alleine eine Wajib Tahara durchgeführt hat, es geht also nicht um eine freiwillige Tahara, und nun will ein Mann hinterher das Restwasser für eine Tahara verwenden. Das ist der Fall, den wir uns jetzt betrachten möchten. Es geht um eine erwachsene Frau, die Wasser benutzt hat, um dadurch eine Tahara durchzuführen. Und diese Tahara ist eine Pflicht-Tahara gewesen und sie hat das alleine gemacht. Wenn das also gleichzeitig geschieht, wie im Hadith, den wir vorhin erwähnt haben, sie sollen beide gleichzeitig schöpfen, وَلْيَغْتَرِفَ جَمِيعًا, dann ist es nicht nicht Gegenstand der Diskussion. Weil wenn sie gleichzeitig schöpfen, das hat der Prophet gemacht, sallallahu alaihi wasallam, mit seinen Ehefrauen. Ebenso geht es um einen kompletten Wudu und einen kompletten Russel, nicht einen, der abgebrochen worden ist. Und es geht auch nicht um anderes als Tahara, wie zum Beispiel Trinken oder anderes. Es geht auch nicht darum, dass eine Frau das übrig gebliebene Wasser einer anderen Frau verwendet, sondern es geht darum, dass ein Mann das übrig gebliebene Wasser einer erwachsenen Frau verwendet. und auch nicht das Wasser eines anderen als einer erwachsenen Frau, wie zum Beispiel ein Mädchen, wie gesagt, oder ein Junge, denn in dem Hadith ist die Rede von Männern und von Frauen. Was ist gemeint damit, dass das die Frau alleine war? Manche Gelehrte, sie meinen, damit ist gemeint, dass die Frau dabei niemand sie gesehen hat. Niemand sie gesehen hat. Wenn also jemand sie gesehen hat, dabei wie sie den Russel oder den Wudu vollzogen hat, dann war das keine Khalwa, dann war das kein Alleinesein mit dem Wasser. Und die andere Ansicht ist, dass damit gemeint ist, und das ist stärker, dass kein Mann mit ihr zusammen gewesen ist, der aus dem gleichen Wasser geschöpft hat. Der aus dem gleichen Wasser geschöpft hat. Das heißt, sie hat alleine aus diesem Wasser Russel gemacht. Es geht also nicht um die Anwesenheit, sondern es geht darum, ob ein Mann mit ihr Wasser geschöpft hat aus dem gleichen Topf. Das gilt natürlich nicht für die Wasserhähne heutzutage, was wir jetzt sagen. Ja? Sondern es gilt darum, jemand hat Wasser in einen Eimer gemacht und daraus schöpft er jetzt Wasser, um davon eine Tahara zu machen. Wir müssen also zwei Fälle mindestens voneinander unterscheiden. Der erste Fall ist, ein Mann benutzt das übrig gebliebene Wasser einer Frau. Und der andere Fall ist, eine Frau benutzt das übrig gebliebene Wasser eines Mannes. Diese zwei Fälle müssen unterscheiden. Erstens einmal, ein Mann benutzt das übrig gebliebene Wasser einer Frau. Sagen wir richtigerweise, ist das nicht erlaubt. Richtigerweise ist das nicht erlaubt, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese Sache offensichtlich verboten. Manche Gelehrte, wie können wir unsere Ansicht begründen? Erstens müssen wir ab und zu auch mal die Ansicht anderer erwähnen, denn wir müssen ja auch erklären, warum diese Ansicht nicht haltbar ist. Dazu gehört zum Beispiel, wenn der andere sich argumentiert mit einem Hadith, der eine Schwachstelle aufweist. Dass wenn der andere einen Hadith hat, wie der Hadith von Abdullah ibn Abbas, der darauf hinweist, dass man das sehr wohl darf, dann haben wir einen Beweis dafür, dieser Hadith ist nicht authentisch, dann wissen wir, dass wir mit dieser Überlieferung nicht argumentieren dürfen. Und der Hadith von Abdullah ibn Abbas auf Arabisch lautet, an Abdullah ibn Abbas, an Rasulullah s.a.w. kana yagtasilu bifadli maymuna. Das heißt, der Prophet s.a.w. pflegte mit dem übrig gebliebenen Wasser von Maymuna den Russel zu vollziehen. Und wie gesagt, wenn dieser Hadith eine Schwachstelle aufweist, dann natürlich können wir diesen Hadith nicht als Argument nehmen. Auch wenn der Hadith in Sahih Muslim ist, so heißt es dort in der Überlieferung, in Sahih Muslim, dass Ibn Jurayj sagt, Akhbarani Amr ibn Dinar, das heißt, mir hat Amr ibn Dinar Folgendes mitgeteilt, er sagte, Akbaru ilmi walladhi yakhtiru ala bali anna Aba Sha'tha, Akhbarani anna ibn Abbasin, Akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bifadli Maymuna. Das bedeutet, Amr ibn Dinar sagte, höchstwahrscheinlich, und das ist auch, was ich denke, war es so, dass Abu Sha'tha mir mitgeteilt hat, dass Ibn Abbas mir mitgeteilt hat, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam mit dem übrig gebliebenen Wasser von Maymuna den Russel zu vollziehen pflegte. Es gibt dazu zwar auch eine andere Überlieferung, die ohne diese Unsicherheit, diese Unsicherheit nicht im Isnad hat, allerdings ist sie da'if. Dann wird noch als Beweis angeführt der folgende Hadith, dass manche Frauen des Propheten haben aus einem Wasserbehälter Russel gemacht. Danach kam der Prophet sallallahu alaihi wasallam und wollte daraus Russel oder Wudu machen. Und dann sagte eine Frau zu ihm, ich bin aber Junub gewesen. Und dann sagte er sallallahu alaihi wasallam, das Wasser wird aber nicht Junub. Denn dieser Hadith ist ja ein Hinweis darauf, dass das Wasser nicht nur, dass es Tahur bleibt, sondern auch, dass er nicht dabei war und dass er jetzt im Nachhinein dieses Wasser verwenden will, um damit eine Tahara zu vollziehen. Das gleiche gilt für die Überlieferung, weil es darin heißt, Wudu, und in manchen Überlieferungen heißt es Russel, und das weist auf eine Unsicherheit des Überlieferers hin. Zweitens, sollte der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam doch authentisch sein, in dem er beschrieben wird, wie er den Wudu vollzogen hat aus dem übrig gebliebenen Wasser einer Frau, dann haben wir bestimmte Regeln, denn irgendwie müssen wir die Hadithe miteinander vereinen. Und was sehr oft hilft, eine Regel lautet, dass die Handlung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn sie im Widerspruch steht zu einer klaren Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann ziehen wir die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam vor die Handlung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn seine Aussage sallallahu alaihi wasallam richtet sich an die Muslime allgemein. Aber seine Handlung sallallahu alaihi wasallam, da besteht die Wahrscheinlichkeit, dass dem Überlieferer etwas entgangen ist. Dass der Überlieferer nicht weiß, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam so oder so gehandelt hat. Und deswegen, wenn wir diesen Widerspruch haben und wir wissen, in der Scharia von Allah subhanahu wa ta'ala gibt es keine Widersprüche. Die Widersprüche entstehen in unserem Gedächtnis. Und wenn diese Widersprüche nicht vorhanden sind, dann müssen wir erklären, warum dieser Widerspruch nicht vorhanden ist. Und da haben wir diese Regeln, und eine der wertvollen Regeln ist es, eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam kann niemals seine Handlung widersprechen, weil er ist der gleiche, der beides gemacht hat. Aber wenn wir einen offensichtlichen Widerspruch haben, dann bevorzugen wir seine Aussage gegenüber seiner Handlung sallallahu alaihi wasallam. Und es gibt noch andere Regeln natürlich, wie zum Beispiel, wenn ein Hadith etwas erlaubt und der andere etwas verbietet, dann bevorzugen wir den verbietenden Beweis gegenüber dem erlaubenden Beweis. Ja? Warum? Weil der verbietende Beweis, er verändert das, was ursprünglich der Fall war. Ursprünglich der Fall ist, dass es erlaubt war. Und jetzt kommt der Hadith und verbietet. Aber der erlaubende Beweis, bei ihm besteht die große Wahrscheinlichkeit, dass dieser erlaubende Beweis nur das widerspiegelt, was sowieso normalerweise der Fall ist. Ja? Und deswegen sagen die Gelehrten, der verbietende Beweis ist dem erlaubenden Beweis vorzuziehen. Welche Aussage des Propheten haben wir in diesem Fall, weil wir gesagt haben, dass richtigerweise darf man nicht als Mann das übrig gebliebene Wasser einer erwachsenen Frau verwenden, wenn sie eine komplette Pflicht Tahara durchgeführt hat, ist der Hadith von Al-Hakam ibn Amr. Er sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam es verbat, dass ein Mann den Wudu mit dem übrig gebliebenen Wudu-Wasser einer Frau durchführt. Okay? Und hier haben wir eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und sie widerspricht offensichtlich seiner Tat, die er gemacht hat, und deswegen ziehen wir die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam vor. Dass es hier nicht nur um den Wudu geht, auch wenn es hier die Rede ist vom Wudu, Wasser, was man auf Arabisch Wudu nennt, mit Fatha auf dem Waw im Arabischen, ist der folgende Hadith von Abdullah ibn Sarjis radiallahu anhu, der eindeutig ist. Er sagte: تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره. Eine Frau darf den Wudu und den Ghusl mit dem übrig gebliebenen Ghusl und Wudu-Wasser eines Mannes durchführen. ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها. Aber ein Mann darf nicht den Wudu mit dem übrig gebliebenen Ghusl und Wudu-Wasser einer Frau durchführen. Und dieser Hadith ist, die Gelehrten sind unterschiedlicher Ansicht, ob dieser Hadith mawquf oder marfu' ist, und richtigerweise ist dieser Hadith auch als marfu' sahih. Also mawquf würde bedeuten, dass eine Aussage ist von Abdullah ibn Sarjis, und marfu' bedeutet, dass eine Aussage ist des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es gibt ein Isnad so und ein Isnad so. Deswegen sind die Gelehrten unterschiedlicher Ansicht. Aber richtigerweise ist er sowohl als auch. Und selbst wenn es nur eine Mawquf-Belieferung wäre, erweckt das hier den starken Eindruck, dass es sich hier nicht um einen Ijtihad des Sahabi handelt, denn so etwas ist schwer, schwer nachzuvollziehen, wenn es nicht der Ursprung nicht in der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam liegt. Wie gesagt, wir reden hier nicht davon, ob es Tahur ist oder Tahir ist, das Wasser, es ist Tahur. Aber wir reden da, ob man es darf oder nicht darf. Und wir sagen, ob man darf oder nicht darf, wir sagen, die Frau darf das übrig gebliebene Wasser eines Mannes benutzen, aber umgekehrt nicht. Und das alles erweckt nämlich den starken Eindruck, oder alles ist ein Beweis dafür, dass es eben nicht um die Reinheit des Wassers geht. Warum? Weil diese Angelegenheit, dass es nur gilt, wenn es das übrig gebliebene Wasser einer Frau ist und nicht umgekehrt, erweckt den Eindruck von was? Ist das eine, was meint ihr, ist die Begründung dafür eher logisch nachvollziehbar oder ist sie eher nicht logisch nachvollziehbar, das heißt eine reine Form der Ibadah? Und ich bin sicher, das Zweite, weil man kann nicht logisch nachvollziehen, warum es auf der einen Seite herumgeht und andersrum geht es nicht mehr. Ja? Und könnte jemand kommen und sagen, der Islam hier behandelt die Männer ungerecht oder sowas in Richtung Dreh? Das wäre jetzt bevorzugt. Deswegen alles ist, Alhamdulillah, ist ein Gesetz Allahs und wir akzeptieren die Gesetze Allahs so wie sie sind, auch wenn sie zum Nachteil des Mannes wären oder auch wenn sie zum Nachteil der Frau wären, warum es ist nicht zum Nachteil, nur ist eine Ibadah und durch jede Ibadah nährst du dich Allah subhanahu wa ta'ala und zwischen dir und deinem Jenseits ist nichts anderes als ein Augenblick. In einem Augenblick kannst du von dieser Welt weg sein und sofort bist du in der nächsten Welt. Und du wirst sehen, wie wertvoll und wie wertlos, besser gesagt, dieses Diesseits gewesen ist und was die Menschen gesagt haben und was die Menschen angehäuft haben und so weiter und so fort. Deswegen, der gläubige Mensch soll sich einfach halten an das, was Allah und sein Gesandter gesagt haben, dann wird er auf dem richtigen Weg sein. Wallahu ta'ala a'lam. Umgekehrt, dass eine Frau das übrig gebliebene Wasser eines Mannes verwendet, haben wir gerade erfahren durch den Hadith von Abdullah ibn Sarjis radiallahu anhu, und manche Ulama sprechen sogar von einem Ijma'. Ein Ijma' ist die Übereinkunft der Mujtahid-Gelehrten einer Epoche. Tayyib. Dann haben wir uns jetzt unterhalten über das übrig gebliebene Wasser. Vorher unterhalten über wann Tahur-Wasser sich verändert hat und Tahir geworden ist. Und wir haben auch, schon uns unterhalten darüber, wann Tahur-Wasser oder auch Tahir-Wasser Najis wird. Dass man sich nicht wundert, durch unsere Regel, die wir uns aufgestellt haben, dass wir einfach nur schauen auf die drei Eigenschaften, dadurch können wir bestimmte Themen missachten. Uns interessiert nicht mehr zwei Eimer Wasser, die ich nicht mehr unterscheiden kann, weil in dem einen Najasa reingeflogen ist, im anderen nicht mehr. Diese Diskussion, die wir im Buch finden, ist nicht mehr relevant. Ist nicht mehr relevant. Weil, warum? Weil wir gesagt haben, uns interessieren einfach nur diese drei Eigenschaften von Wasser. Oder wenn du dir nicht sicher bist, du bist dir nicht sicher, darfst du dieses Wasser verwenden für Wudu oder ist es unrein geworden? Diese Fallunterscheidung interessiert uns auch nicht, weil wir gesagt haben, wir schauen nur auf den Geruch, auf den Geschmack und auf die Farbe und die Wassermenge, haben wir gesagt, ist uns egal. Das gleiche gilt für die Kleidung. Die Kleidung, wenn wir Kleidung haben, ich habe zum Beispiel zwei Kleider und ich bin mir nicht sicher, ob ein Kleid unrein geworden ist oder nicht. Diese Fallunterscheidung interessiert mich nicht mehr. Ich gucke einfach, sehe ich die Najasa, die Farbe sehen oder den Geruch wahrnehmen. Wenn ja, dann weiß ich, dass die Najasa da ist. Wenn nicht, dann gehe ich davon aus, dass sie nicht da ist. Genau das Gleiche, wenn ich weiß, dass auf einem meiner zwei Kleider Najasa gekommen ist, aber ich weiß nicht mehr, auf welchen von beiden, aber ich kann es nicht riechen, nicht sehen und nicht schmecken, ja, dann werde ich auch davon ausgehen, dass es nicht vorhanden ist. Und wie gesagt, das alles haben wir gesagt, erwähnen wir nach einer Ansicht. Das alles haben wir, erwähnen wir nach einer Ansicht, was nicht bedeutet, dass es nicht auch andere Ansichten diesbezüglich gibt. In diesem Zusammenhang erwähnen die Ulama ein weiteres Thema, was lautet: in ein stehendes Gewässer urinieren. Warum? Weil das hat zu tun damit, dass Wasser sich verändert oder nicht verändert. Und Abu Huraira radiallahu anhu, dieser Hadith ist jetzt Grundlage dieses letzten Abschnittes über die Wasserarten, er berichtet und sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: niemand von euch soll in ein stehendes Gewässer urinieren und sich davon waschen und sich dann davon waschen. Das heißt, danach den Russel daraus vollziehen. Damit wir diesen Hadith über dieses stehende Gewässer verstehen, möchten wir kurz erklären, welche Gewässerarten es überhaupt gibt. Grundsätzlich teilen wir die Gewässerarten in zwei Kategorien ein. Entweder wir haben fließendes Wasser, wie bei Flüssen und bei Meeren und bei Seen, oder wir haben stehendes Wasser. Und dieses stehende Wasser, was also nicht fließt, unterscheiden wir auch zwei Wasserarten davon. Wir haben stehende Gewässer, die von unten mit frischem Wasser versorgt werden. Und wir haben stehende Gewässer, die nicht von unten mit Wasser, frischem Wasser versorgt werden. Beispiel für ein stehendes Gewässer, das von unten mit Wasser versorgt wird, ist ein Brunnen. Ist ein Brunnen. Weil manche Brunnen oder ein Brunnen allgemein, wenn du raus Wasser schöpfst, kann es sein, dass du an einem Tag Wasser geschöpft hast und dann ist das Wasser in Anführungsstrichen leer und du musst warten, bis das Wasser nachfließt, bis das Wasser wieder aufsteigt bis zum nächsten Tag. Und ihr kennt aus der Geschichte von dem Volk von Salih a.s. Allah hat sie geprüft durch eine Kamelstute, mit der sie sich das Wasser des Brunnens teilen mussten. Ein Tag sie, ein Tag ihr. Und das war ihre Prüfung, weil sie durchgefahren sind. Das Wasser, das mit frischem Quellwasser immer versorgt wird von unten, nennen wir da im Gewässer. Da im Gewässer. Und das Wasser, das eben nicht von unten versorgt wird mit frischem Wasser, nennen wir Rakid-Gewässer. Und was ist zum Beispiel ein Rakid-Gewässer? Eine Wasserlache. Wasser fließt, Wasser regnet, es regnet vom Himmel. Und Wasser versammelt sich irgendwo in einem Becken. So, dieses Wasser ist ein Gewässer, aber es kommt von unten nicht frisches Wasser nach. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith, den wir erwähnt haben, bezieht sich auf ein Da'im-Gewässer. Das heißt, ein stehendes Gewässer, das von unten mit frischem Wasser versorgt wird. Was musst du jetzt als Faqih automatisch denken? Automatisch was? Rakid. Barakallahu fik. Das heißt, bei dem Wasser, das nicht mit frischem Wasser versorgt wird, darfst du erst recht nicht darin urinieren und danach Russel vollziehen. Und der Hukum darüber ist gemäß der richtigeren Ansicht und der Ansicht der Mehrheit ist Haram, ist Tahrim. Das heißt, man darf das nicht machen, das ist Haram, dass man es macht, denn der Prophet hat es verboten, sallallahu alaihi wasallam, und grundsätzlich gilt für uns, wenn er etwas verboten hat, dann ist es Haram und nicht Makruha. Dann ist es Haram und nicht Makruha. Wir haben auch einen Hadith über Rakid Wasser, und zwar sagte Jabir an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu naha an yubala fil ma' al-Rakid. Jabir berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam es verbot, in ein Rakid Gewässer zu urinieren. Und ebenfalls können wir daraus schlussfolgern, dass das Verbot bezieht sich auf Rakid und da im Wasser und bezieht sich eben nicht auf fließendes Gewässer. Es bezieht sich eben nicht auf fließendes Gewässer. Oder es bezieht sich auch nicht auf viel Wasser. Wenn wir uns also vorstellen, ein riesengroßer See und jemand würde darin sein Geschäft verrichten, dann können wir anhand dieses Hadithes nicht sagen, dass er etwas gemacht hat, was Haram ist. Weil der Hadith hat das eben nicht verboten. Natürlich machen wir keinen Unterschied ob man jemand jetzt direkt in diesen See, Entschuldigung, in diesen kleinen Brunnen uriniert oder ob jemand in ein Gefäß uriniert und dann das hineinschüttet. Und der Begründer könnte sagen, aber der Prophet hat das nicht verboten. Der Prophet hat nur gesagt, wenn man direkt darin uriniert. Wieso soll es dann auch verboten sein, dass man in ein Gefäß uriniert und dann ihn dann hineinkippt? Wir sagen, es gibt eine Regel, die ist sehr wertvoll im Fiqh, sie lautet: An-Nassu idha kharaja makhraja al-ghalib lam yu'tabar mafhumu. Das heißt auf Deutsch sinngemäß übersetzt: Wenn wir einen Text haben, der eine Eigenschaft erwähnt, die nur deswegen erwähnt wird, weil das meistens der Fall ist, dann hat sie keine einschränkende Bedeutung. Und diese Regel haben wir oft erwähnt und erwähnen wir wieder. Nochmal, wenn ein Text eine Aussage macht und diese Aussage macht der Prophet in diesem Fall deswegen, weil das meistens so der Fall ist, dann bedeutet das nicht, dass diese Aussage eine einschränkende Bedeutung hat. Das heißt, es bedeutet nicht, dass es sich jetzt nur auf diesen Fall bezieht. Er sagt, sallallahu alaihi wasallam, man darf nicht in einen Fluss oder, Entschuldigung, man darf nicht in einen da im Wasser oder Raket Wasser urinieren. Weil wenn jemand überhaupt auf die Idee kommt, dass sein Urin in dieses Wasser kommen soll, wie macht er das normalerweise? Er stellt sich hin und uriniert hinein. Und er wird kaum das irgendwo woanders hin urinieren, in ein Gefäß, und das dann hineinschütten. Weil das ist nicht der Normalfall. Und deswegen bezieht sich diese Aussage des Propheten sallam nicht nur auf diesen Fall, sondern das ist, was normalerweise der Fall ist. Und wir verstehen auch, dass der Sinn dahinter logisch ist. Wir wollen nicht dieses Wasser, dieses Gewässer verunreinigen, und möchten es nicht verunreinigen für die Person, die nach uns kommt und ebenfalls dieses Wasser verwenden möchte. Und diese, Illa scheint, wie man sagt, deutlich zu sein, dass es heißt, scheint eine logisch nachvollziehbare Sache zu sein. طيب. Dann, liebe Geschwister, gehen wir über, inshallah ta'ala, zu dem Thema mit den Gefäßen gleich, inshallah ta'ala, in einer Minute, inshallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wala. Amma ba'd. Wir machen jetzt weiter mit dem zweiten Kapitel, das wir heute vorhaben, inshallah ta'ala. Und zwar geht es um die Gefäße. Und zwar, nachdem wir uns unterhalten haben über die verschiedenen Wasserarten, ist es angebracht, sich darüber zu unterhalten, worin darf man überhaupt das Wasser aufbewahren und worin darf man das Wasser nicht aufbewahren. Und wenn man das Wasser in einer Sache aufbewahrt, in der man es nicht aufbewahren darf, ist dann der Wudu daraus gültig oder ist der Wudu daraus nicht gültig? Das sind so die Themen, die wir uns heute inshallah ta'ala noch anschauen möchten. Und zwar, zunächst einmal die erlaubten Gefäße. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Das heißt, er ist es, der euch alles hat erschaffen. Er ist es, der für euch alles erschaffen hat, was es auf der Erde gibt. Surat al-Baqarah, Vers 29. Aus dieser Ayah können wir entnehmen, dass grundsätzlich, solange wir keinen Beweis für ein Verbot haben, ist jede Form von Material auf dieser Erde erlaubt. Egal, ob du dein Wasser oder anderes aufbewahrst in Eisen oder Holz oder Ton oder Leder oder was auch immer. Alles ist grundsätzlich, was es gibt, halal und erlaubt und tahir und mubah. Es sei denn, es gibt dafür einen Beweis, und das gilt grundsätzlich für weltliche Dinge. Grundsätzlich sage ich deswegen, weil diese Regeln, die die Gelehrten diese Gelehrten erwähnen, das nennt man Qawa'id. Das nennt man Qawa'id, Plural von Qa'ida. Eine Qa'ida ist eine Regel. Und der Sinn einer Regel, liebe Geschwister, ist es nicht, dass man daraus Bestimmungen ableitet, sondern der Grund oder der Sinn einer Regel ist, dass diese Regel, diese viel unzähligen Themen alle sammeln soll, dass man sich das besser merken kann. Das heißt, statt dass ich jetzt anfange zu zählen, Holz ist halal, Glas ist halal, Eisen ist halal, Kupfer ist halal oder Tahir und Zink und Messing, alles ist Mubah, sage ich eine Regel, die lautet, grundsätzlich ist alles Mubah. Warum sage ich das? Weil manche Leute diese Regeln falsch verstehen. Zum Beispiel sagen sie, naja, wenn alles Weltliche grundsätzlich halal ist und Tahir ist und erlaubt ist, dann ist auch grundsätzlich das Fleisch zu essen erlaubt. Und sie sagen, deswegen darf man grundsätzlich jede Form von Fleisch essen. Und das stimmt natürlich nicht. Denn sobald der Gesetzgeber Bedingungen gestellt hat, ist es wiederum gerade andersrum. Du kannst zwar sagen, grundsätzlich ist ein Schaf erlaubt zu essen, das stimmt. Aber grundsätzlich gibt es auch Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Und wenn ich wieder Bedingungen habe, bevor ich ein Schaf essen darf, dann habe ich wieder die umgekehrte Regel. Grundsätzlich darf man ein Schaf nicht essen, bis bestimmte Bedingungen erfüllt worden sind. Okay? Deswegen, diese Regel ist relativ, wie man sie sieht. Du kannst jetzt sagen, grundsätzlich darf man ein Schaf essen, kannst aber auch sagen, grundsätzlich darf man ein Schaf nicht essen. Je nachdem, was du meinst. Aber ich weise extra darauf hin, damit man diese Regel nicht falsch anwendet. Tayyib. Im Gegensatz dazu natürlich, bei Gottesdiensten ist es umgekehrt. Bei Gottesdiensten gilt, grundsätzlich ist ein Gottesdienst verboten, bis der Gesetzgeber uns diesen Gottesdienst erlaubt hat. Aber auch hier, das ist der ursprüngliche Grundsatz. Du darfst nur beten, wenn Allah dir gezeigt hat, wie du beten darfst. Du darfst nur Dua machen, auf die Art, wie es dir vorgegeben worden ist. Du darfst nur, und so weiter und so fort. Aber, stell dir mal vor, in der Nacht jetzt. Jemand kommt auf die Idee, in der Nacht zu beten. Oder tagsüber zu beten. Ist das Gebet, im Sinne, das heißt das Salah, eine Sache, die grundsätzlich verboten ist oder grundsätzlich erlaubt ist? Grundsätzlich erlaubt. Denn die Texte im Koran und Sunna beweisen, dass Beten grundsätzlich erlaubt ist. Also ich brauche nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Dhuhr-Gebet verrichtet habe und die Sunna nach dem Dhuhr verrichtet habe und ich möchte jetzt beten, brauche ich jetzt einen Beweis dafür, beten zu dürfen? Nein, den grundsätzlichen Beweis habe ich schon. Deswegen habe ich gesagt, wir reden hier von, was ursprünglich der Fall ist, sozusagen bevor ich anfange nachzudenken. Das ist jetzt salopp ausgedrückt. Ja. Aber wenn ich schon einen Beweis habe, wo Allah sagt, dass wir beten sollen, und der Prophet sagt, wa'alamu anna khayra a'malikum as-salah, wisset, dass die besten eurer Taten eure Gebete sind, dann brauche ich nicht mehr fragen, darf ich jetzt beten, darf ich nicht beten? Umgekehrt, ich muss fragen, gibt es einen Grund, warum ich nicht beten dürfte, wie zum Beispiel eine verbotene Zeit oder etwas Ähnliches, dann wäre das etwas anders. Und der Beweis dafür, dass bei Gottesdiensten grundsätzlich es darum geht, dass man einen Beweis darf, ein Beweis braucht, ist, Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, in Surat Ash-Shura 42:21, Am lahum shuraka, shara'u lahum min ad-dini, ma lam ya'zan bihillah, haben sie etwa Teilhaber, Sharik, die ihnen gesetzlich gemacht haben, was Allah nicht erlaubt hat? Dass niemand darf gesetzlich machen, halal machen, außer Allah, subhanahu wa ta'ala. Also wenn jemand kommt und sagt zum Beispiel, Zinsen sind erlaubt, dann ist ein Scherik von Allah, wal'iyadhu billah. Weil Allah hat gesagt, es ist haram, und er kommt und sagt, es ist halal. Dann hat er sich auf die Stufe Allahs gestellt, möge Allah uns davor bewahren. Es gibt eine Meinungsverschiedenheit in Bezug auf Kupfer bzw. Messing, aber auch richtigerweise ist, dass das erlaubt ist. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat im Hadith von Abdullah ibn Zayd, Sahih Bukhari Muslim, hat er aus einem Kupfer- oder Messingbehälter Wudu gemacht. Und manche haben das eben nicht gemacht oder verboten, weil Kupfer ähnlich aussieht wie Gold. Aber in Wirklichkeit ist es erlaubt und das ist ein Beweis für unsere grundsätzliche Vorgehensweise. Das heißt, grundsätzlich ist alles erlaubt. Was ist verboten? Der Prophet hat uns verboten, Silber- und Goldgefäße zu verwenden. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, لا تشربوا في إناء الذهب والفضة. ولا تلبسوا الديباج والحرير فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة يوم القيامة. Trinkt nicht aus goldenen und silbernen Gefäßen und tragt auch keine Seide, denn diese Dinge sind für sie, das heißt die Ungläubigen im Diesseits, und für uns im Jenseits am Tag der Auferstehung. Oder für euch im Jenseits am Tag der Auferstehung. Und deswegen sind sich die Gelehrten darüber einig, bis auf eine Schad-Ansicht, dass eben das Verwenden von Gold- und Silbergefäßen haram ist. Die allermeisten Gelehrten sind auch der Ansicht, dass es nicht nur um das Essen, nicht nur um das Trinken geht, sondern auch um das Essen geht, weil der Prophet in einer anderen Überlieferung von Hudhayfa radiallahu anhu sagte, وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا, und esst auch nicht aus solchen Schüsseln. Und esst auch nicht aus solchen Schüsseln. Und das ist auch die richtigere Ansicht, dass es sowohl um das Essen als auch um das Trinken geht. Geht es hier nur um Männer oder auch um Frauen? Richtigerweise geht es sowohl um Männer als auch um Frauen. Denn der Hadith, der den Frauen Gold erlaubt und Seide erlaubt, da geht es um das Tragen von Gold und das Tragen von Seide. Und der Grund ist ja das logisch, dass die Frau sich damit hübsch macht. Und dieser Bedarf besteht und deswegen ist es ihr erlaubt. Aber in Bezug auf das Verwenden von Besteck oder Schüsseln oder Trinkgläsern, Trinkgefäßen, da besteht kein Bedarf, weil das kann auch aus anderem Material bestehen und es gibt überhaupt keinen Konflikt. Was ist mit einer anderen Verwendung als Essen und Trinken? Die allermeisten Gelehrten sagen auch hier, dass es hier um die allgemeine Verwendung geht und nicht nur um Essen und Trinken. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat Essen und Trinken erwähnt, das heißt Gold- und Silbergefäße, da hat es verboten, für Essen und Trinken, aber es geht auch um andere Dinge, wie zum Beispiel das Schreiben mit einem Goldstift, einem vergoldeten Stift, oder eine goldene Uhr zu tragen, oder etwas anderes, was kein Schmuck für die Frau darstellt und von der Frau getragen wird. Und der Grund dafür ist, denn das, was der Prophet erwähnt hat, sallallahu alaihi wasallam, mit den Gefäßen, Gold, Essen und Trinken, Essen und Trinken ist eine grundsätzlich notwendige Angelegenheit, eine Darura. Der Mensch muss essen und trinken, wenn er nicht essen und trinkt, geht er zugrunde. Und deswegen, diese Verwendung hängt zusammen mit einer Sache, die eine Darura ist. Wenn es also zusammenhängt mit einer Sache, die keine Darura ist, dann ist es erst recht verboten. So argumentieren die Gelehrten. Das heißt also, wenn es um einen Goldstift geht, ein Stift, wo ein mit Gold verziert ist, ich rede natürlich hier von echtem Gold und nicht von Künsten, von anderem Gold. Wir reden hier von dem Gold, was die Chemiker als Gold auch bezeichnen. Diese Art von Gold, auch wenn es ein Stift ist, ist es verboten, es ist sogar erst recht verboten, weil das Schreiben ist keine Notwendigkeit wie das Essen und das Trinken. Und deswegen sagt man, hada min babi aula, das heißt, das wird erst recht verboten. Erlaubt ist es, dass man Silber verwendet, wenn es notwendig, beziehungsweise wenn es ein Bedarf besteht, auf Arabisch, wenn eine Haja besteht. Und dazu gibt es eine Überlieferung im Hadith von Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu. Er berichtet, أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. Über Anas radiallahu anhu wird überliefert, dass er sagte, als das Trinkgefäß des Propheten sallallahu alaihi wasallam gerissen war, hat er es mit einer Silberkette geflickt. Und das zeigt, subhanallah, wenn jetzt der Faqih diesen Hadith verinnerlicht, da sieht er erstmal die Stelle, die man flickt bei einem Trinkgefäß, das gerissen ist, ist sicherlich klein und nicht groß. Zweitens, er hat es geflickt mit für einen Trinkbecher, und dieser Trinkbecher von damals, nicht wie heute, du machst dein Regal auf und du hast 50 verschiedene Gläser, Weil dann kannst du den nachher wegschmeißen, das ist das Problem. Aber damals, für den Propheten, war nicht so einfach wie wir. Deswegen, du musst dieses Trinkgefäß auch brauchen. Wenn du es nicht brauchst, schmeiß weg. Drittens, er hat Silber erwähnt und nicht Gold erwähnt. Weil zweifellos ist Gold noch wertvoller und das Verbot hinsichtlich Gold strenger als hinsichtlich Silber. Und dann erwähnen auch die Gelehrten, dass man richtigerweise nicht von der Stelle trinken darf, an dem sich der Riss befindet, wenn man von einer anderen Stelle trinken darf. Warum? Weil die Regel lautet, Ad-Darura al-Tuqaddaru biqadariha. Und die Haja genauso. Das heißt, sinngemäß übersetzt, eine Notwendigkeit oder ein Bedarf, Haja und Darura, darf nur in dem Maße verwendet werden, angewandt werden. Also die Erlaubnis besteht nur in dem Maße, wie es auch wirklich notwendig oder wie auch wirklich der Bedarf nur besteht. Und deswegen, als einmal von einem Sahabi eine Nase abgeschnitten wurde bei einem Kampf, dann hat man ihm eine Nase aus Silber angebracht. Und erst nachdem diese Nase angefangen hat zu oxidieren und zu riechen, weil Silber oxidiert, dann hat der Prophet ihm erlaubt, sallallahu alaihi wasallam, eine Nase aus Gold anzubringen. Und das weist deutlich darauf hin, dass man eine Ausnahmeregelung nur in dem Maße benutzen darf, wie sie auch wirklich notwendig oder wie auch notwendig ist oder auch je nachdem wie stark der Bedarf erwähnt ist, vorhanden ist. Was ist mit der Aufbewahrung? Bei der Aufbewahrung haben wir eine Überlieferung von Salama, dass sie nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wasallam seine Haare in einem Silbergefäß aufzubewahren pflegte. Die Aufbewahrung in diesem Sinne grundsätzlich widerspricht dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, denn das Trinken und Essen, wie gesagt, ist eine Notwendigkeit. Aber Aufbewahren ist keine Notwendigkeit. Also grundsätzlich widerspricht das dieser Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und es ist hier auch keine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern es ist eine Handlung von der Mutter der Gläubigen, Salama radiallahu anha, und die Handlung eines Sahabi, die einer Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam widerspricht, hält nicht gegen die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam stand. Mit anderen Worten, es war ein Ijtihad von ihr, möge Allah mit ihr zufrieden sein, aber wir halten uns an die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wir machen auch keinen Unterschied beim Verbot von Gold- und Silbergefäßen zwischen der Menge. Das heißt, ob es jetzt rein Gold ist, das heißt ein Gefäß von oben bis unten aus Gold, oder ob es aus Eisen besteht und nur mit Gold überzogen worden ist, ne? Oder ob es nur einen kleinen Teil davon Gold gibt. All das ist richtigerweise verboten und haram für einen Muslim zu verwenden. Wir haben gesprochen über die Aufbewahrung und die vom Wasser. Und die Frage ist jetzt, jemand bewahrt Wasser auf in einem dieser verbotenen Gefäße. Ist das für ihn natürlich verboten, haben wir gesagt. Das heißt, in einem Goldgefäß aufbewahrt. Aber ist der Wudu daraus erlaubt oder nicht erlaubt? Er ist auf jeden Fall verboten, weil wir haben gesagt, die Aufbewahrung, die Verwendung davon ist verboten. Aber die Frage ist, ergibt sich daraus automatisch, dass der Wudu ebenfalls ungültig ist? Und das ist auf Arabisch eine Angelegenheit, die im arabischen Usul Fiqh wird sie gehandelt unter Hal an-Nahi, Hal an-Nahi yaqtadi fasad al-manhi anhu. Das heißt, wenn etwas verboten ist, bedeutet es automatisch, dass das, was verboten worden ist, auch gleichzeitig ungültig ist? Also jemand macht Wudu jetzt aus einem Goldgefäß, eine Schale aus Gold und darin ist Wasser drin. Ich weiß, inshallah wirst du das niemals in deinem Leben machen, aber kann ja mal sein, dass jemand dich fragt oder dass du in die Verlegenheit gelangst. Wenn das passiert und jemand macht daraus Wudu oder jemand macht Tauba und kommt zu dir, ach, ich habe jahrelang im Luxus gelebt und hatte goldene Wasserhähne benutzt und goldene weiß nicht was, was ist jetzt mit meinem Gebet, muss ich alle nachholen? Wir sagen, das Verbot des Propheten sallallahu alaihi wasallam bezieht sich auf die Verwendung. Wenn aber jemand den Wudu vollzogen hat mit dem Tahur-Wasser, das sich befindet in einem Goldgefäß oder Silbergefäß, völlig egal, dann hat er den Wudu vollzogen gemäß der Ayah im Koran Karim in Surat Al-Ma'idah. Allah in Surat Al-Ma'idah hat ihm gesagt, wenn du Wudu machst, musst du Wudu machen nach einer bestimmten Vorgehensweise. Du musst bestimmte Körperteile waschen auf eine bestimmte Art und Weise beim Wudu. Und das hat die Person getan. Wenn also die Person das getan hat, haben wir keinen Beweis, dazu sagen, dass sein Wudu ungültig ist. Und der Beweis ist ebenfalls ein Hadith von Abu Huraira. Er sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes sagte: Wenn jemand von euch Muhdith geworden ist, nimmt Allah dessen Salah nicht an, bis er den Wudu durchgeführt hat. Das heißt also, er ist Muhdith und hat den Wudu durchgeführt, also nimmt Allah sein Gebet an. Und er hat nicht abhängig gemacht davon, wo das Wasser sich aufgehalten hat. Sondern wichtig ist, dass es Tahur-Wasser gewesen ist. Und wichtig ist, dass er Wudu vollzogen hat. Und das hat er gemacht. Also haben wir keinen Beweis zu sagen, dass deswegen der Wudu ungültig ist. Das Verbot bezieht sich nicht auf den Wudu, sondern das Verbot bezieht sich auf die Verwendung von diesem Wasser. Was ist mit anderen wertvollen Materialien außer Gold und Silber? Richtigerweise sind alle anderen wertvollen Materialien erlaubt zu verwenden, auch wenn es Platin ist oder Kristall ist, denn der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam bezieht sich auf Gold und Silber. Und manche Gelehrte sehen das Verbot nämlich darin, dass das die Zahlungsmittel sind und dass es wirtschaftlich nicht gesund ist für die Gesellschaft, wenn solche Zahlungsmittel in der Vitrine stehen. Wie dem auch sei, was auch immer das Verbot ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er wollte, hätte er sagen können, alle wertvollen Materialien sind haram. Aber er hat gesagt, Gold und Silber, und deswegen beziehen wir uns, also was die Beweise angeht, ist diese Ansicht die stärkere. Dass wir sagen, was theoretisch gesehen, könnte man sagen, stärker ist, logisch gesehen, dass es um alle wertvollen Materialien geht. Aber von den Beweisen her ist es stärker zu sagen, dass es um Gold und Silber geht, denn er hat genau von Gold und Silber gesprochen, sallallahu alaihi wasallam, und es ist schwierig, den Menschen etwas zu verbieten, ohne dafür ein klares Argument vor Allah subhanahu wa ta'ala zu haben. Dann möchten wir uns noch als vorletztes Thema unterhalten über, nachdem wir uns über die Gefäße allgemein unterhalten haben, ein Unterthema ist sozusagen, was ist mit den Gefäßen von Nichtmuslimen oder vom Geschirr von Nichtmuslimen. Denn das ist zweifellos ein Teil der Tahara und du kommst in den Konflikt oder du kommst in die Situation, dass du von einem Kafir ein Kleid geschenkt bekommst oder dir Essen serviert wird auf einem Teller. Und die Frage ist, dieser Teller, es besteht ja die Wahrscheinlichkeit, dass der Kafir auch hier Schweinefleisch drauf gegessen hat oder aus dem Glas Alkohol getrunken hat. Und jetzt gibt er dir Wasser zu trinken, du bist bei ihm eingeladen. Die Frage ist, wie sollst du mit dieser Thematik umgehen? Und wir sagen, gemäß der stärksten Ansicht, richtigen Ansicht, können wir drei Situationen von uns unterscheiden. Erstens, die Behälter sind neu und bestehen aus Tahir-Materialien. Das ist normalerweise der Fall, wenn man einkaufen geht. Im Supermarkt kauft man sich Gläser oder Besteck. Dann ist dieses Material erstens in der Regel Tahir. Und zweitens ist es nicht verwendet, sondern es ist neu. In diesem Fall darf man es zweifellos verwenden nach den meisten Gelehrten. Der zweite Fall ist ein Behälter, wenn man nicht weiß, dass er Najis ist. Wenn man von einem Behälter weiß, dass er Najis ist, weil er zum Beispiel aus Leder hergestellt worden ist, das Najis ist. Wie zum Beispiel, wenn von einem Schwein das hergestellt worden ist, dann ist die Haut von einem Schwein genommen wird und gegerbt wird, das heißt zu Leder verarbeitet wird, dann ist diese Haut gemäß der Ansicht der Mehrheit der Gelehrten Najis und deswegen wenn man das weiß, dann darf man das nicht verwenden, logischerweise, weil man weiß, dass es nicht ist. Der dritte Fall ist, Es geht um Behälter oder Gefäße oder Geschirr oder ähnliches, die sie verwendet haben, die Kuffar verwendet haben. Sie sind aber an sich Tahir, aber es könnte sein, dass darin ein Christ Schweinefleisch aufbewahrt hat. In diesem Fall kommt es darauf an. Wir möchten die Hadithe des Propheten miteinander vereinen. Kann man davon ausgehen, dass der Kafir ihn ordentlich gewaschen hat? Darf man ihn verwenden, ohne ihn vorher zu reinigen? Denn der Prophet hat einmal aus dem Lederbeutel einer Mushrika Wasser genommen und daraus Wudu gemacht. Und du kannst davon ausgehen, dass auch der Mushrik daran interessiert ist, dass sein Wasser aufbewahrt ist in einem Behälter, der sauber ist. Okay? Und deswegen, und auch hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er bei der Jüdin eingeladen war und von der vergifteten Lammschulter gegessen hat, hat er auch gegessen aus dem Teller oder Tablett, auf dem die Lammschulter serviert worden ist. Und das gehört zum Fiqh, dass man, wenn man solche Überlieferungen liest, sieht, aha, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist eingeladen bei einer Mushrika. Und sie ist eine Jüdin. Und ihm wird ein Halal-Lammfleisch geboten. Und ihm wird es serviert auf einem Teller oder Tablett oder wo auch immer. Und er hat davon gegessen, ohne zu fragen, ob dieser Teller Tahir ist. Und er hat davon gegessen, ohne diesen Teller zu waschen, noch extra zu waschen. Also kannst du davon ausgehen, dass er wusste, dass er eben, davon ausgegangen ist, dass der Teller eben Tahir ist. Wenn man nicht weiß, ob er ordentlich gereinigt worden ist, darf man es nur verwenden, wenn man keinen anderen Teller zur Verfügung hat. Darauf bezieht sich der folgende Hadith von Abu Tha'laba al-Khashani. Er sagte, O Prophet Allahs, wir befinden uns an einem Ort des Volkes der Schrift. Dürfen wir von ihren Behältern essen? Er sagte, wenn ihr andere findet, esst nicht davon. Und wenn ihr keine anderen findet, dann wascht sie und esst davon. So vereinen wir diese Hadithe alle miteinander, die diesbezüglich überliefert worden sind. Was die Kleider angeht von Nichtmuslimen, haben wir auch drei Fälle, die wir voneinander unterscheiden. Der erste Fall ist, es handelt sich um ungebrauchte Kleider oder einen neuen Stoff. In diesem Fall darf man sie verwenden, ohne sie vorher zu waschen. Zweiter Fall, man sieht die Najasa, man weiß, es ist Najis. In diesem Fall muss man die Kleider vor der Verwendung waschen. Dritter Fall, es sind bereits getragene Kleider. Das heißt, es geht also um Kleider, bei denen man sich nicht sicher ist. In diesem Fall unterscheidet man, liebe Geschwister, zwischen den Kleidern, die am Oberkörperteil getragen werden, am Oberkörper oder am Unterkörper getragen werden. Diejenigen am Unterkörper muss man vorher waschen, da die Wahrscheinlichkeit einer Verunreinigung durch Najasa groß ist. Und umgekehrt eben nicht. Wenn wir schon sprechen über die Gefäße und die Kleider von Nichtmuslimen, ist es angebracht, auch zu sprechen über den Nichtmuslim an sich. Und der Nichtmuslim an sich, die meisten Gelehrten, und das ist auch die richtigere Ansicht, sehen den Nichtmuslim als Tahir und nicht als Najis. Und dafür gibt es mehrere Belege. Unter anderem hat Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Ma'idah, Ayah 5, dem Muslim erlaubt, eine Kitabiyya zu heiraten. Eine Kitabiyya ist eine Jüdin oder eine Christin. Und natürlich kommt es bei Ehepartnern zu gegenseitigen Berührung. Und wenn diese Person Najis wäre, dann müsste der sich jedes Mal waschen und reinigen, nachdem er seine Frau berührt hat. Und das ist nicht überliefert worden. Und deswegen gehen wir davon aus, dass eine Kitabiyya, was den Körper angeht, Tahir ist. Und die Najasa, die im Koran erwähnt wird, als Allah sagte, innamal mushrikuna najas, die Mushrikun sind Najas und die Christenjuden sind Mushrikun. Diese Najasa ist eine abstrakte Najasa. Auf Arabisch sagt Najasa ma'nawiyya. Das heißt, sie hängt zusammen mit ihrer Aqida. Und ihre Aqida ist Najis, weil sie glauben an Allah als einer von dreien oder haben anderen Schirk. Und auch hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Thumamah al-Hanafi in der Moschee festgebunden. Er war ein Mushrik und wäre er Najis, dann dürfte er diese Sache natürlich, dürfte er diesen Menschen nicht in der Moschee lassen, dass er sich darin aufbewahrt. Und das alles beweist, dass der Kafir trotzdem Tahir ist, auch wenn seine Aqida Najis ist. طيب. An dieser Stelle machen wir kurz Pause, bis der Adhan ist. Nach dem Adhan machen wir dann ein paar Minuten weiter. Barakallahu fiikum. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa sallam, taslima kathira. Wir kommen zum letzten Unterkapitel, was die Gefäße angeht und so weiter. Und zwar geht es um Tierhäute und die Verarbeitung zu Leder. Weil, wie ich vorhin darauf hingewiesen habe, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal aus einem Lederbeutel, in dem Wasser aufbewahrt war, daraus Wudu geschöpft. Und deswegen ist die Frage, darf man aus jedem Lederbeutel Wasser schöpfen? Und ist, was ist das Urteil über dieses Leder? Ist es Tahir oder ist es Najis? Und hierfür müssen wir unterscheiden. Es gibt Tiere, die man essen darf, und es gibt Tiere, die man nicht essen darf. Wir bleiben erstmal bei den Tieren, die man essen darf. Tiere, die man essen darf, da gibt es Landtiere, und es gibt Meerestiere. Bei Meerestieren, die Sache ist klar, denn sogar die Tiere, wenn sie von alleine gestorben sind, darf man sie essen. Also sind sie Tahir, und sollte man aus der Haut von Fischen Leder herstellen können, wo ich mich nicht auskenne, dann wäre diese Sache Tahir, weil alles an diesem Fisch gilt als Tahir, sogar seine Ausscheidungen gelten als Tahir. Aber die Frage ist bei Landtieren. Bei Landtieren, die man essen darf, unterscheiden wir zwischen zwei Fällen. Ist es ein Tier, das durch Zakah gestorben ist, oder ist es eine Meita? Durch Zakah gestorben bedeutet, dass man es auf, dass es gestorben ist, durch eine islamisch legitime Art, wie zum Beispiel, oder was heißt zum Beispiel, wir haben genau drei Sachen. Wir haben einmal Al-Dhabh, das ist das Schlachten, in dem man eben schneidet. Und das zweite ist Al-Nahr. Al-Nahr ist, in dem man ein Dolch stoßt in die obere Bruststelle, wie zum Beispiel beim Kamel. Und die dritte Form ist die Jagd. Wenn eine dieser drei Formen richtig angewendet wird, für ein Tier, das man grundsätzlich essen darf, das nennt man Zakah. Das heißt, dieses Tier, das durch Zakah getötet worden ist, wie zum Beispiel ein Schaf, das ordnungsgemäß geschlachtet worden ist, die Häute solcher Tiere sind Tahir. Denn du darfst das Tier essen. Und deswegen ist es erlaubt. Der zweite Fall sind Tiere, die Meita sind. Meita sind Tiere, die nicht durch Zakah ums Leben gekommen sind, sondern zum Beispiel das Tier ist von alleine gestorben. Wir sind bei Landtieren. Ne? Das Tier ist von alleine gestorben oder es wurde getötet durch einen Kopfschuss oder es ist erstickt worden oder ähnliches. Dieser zweite Fall ist der interessante, weil die Haut solcher Tiere ist grundsätzlich Najis. Es sei denn, es wurde zu Leder verarbeitet. Das ist die richtigere Ansicht, die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten. Unter anderem sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dibaruha zakatuha. Das heißt, das Verarbeiten der Haut eines verendeten Tieres zu Leder ist dessen Schächtung. Das Verarbeiten der Haut eines verendeten Tieres zu Leder ist die Schächtung. Das heißt, die Schächtung vom Leder. Und deswegen, dadurch wird es eben Tahir. Und der Hadith, der darauf hinweist, dass diese Erlaubnis vorbei ist, aufgehoben worden ist, ist da'if. Ist als Argument da'if und kann nicht standhalten gegen die Argumente, die diese Sache erlauben. Es gibt auch einen logischen Beweis. Durch die Zakah wird die Haut eines Tieres Tahir, da man es ausbluten lässt und nur Tahir-Blut zurückbleibt. Durch Gerben wird auch die Najasa aus der Haut entfernt. Folglich muss sie genauso Tahir sein. Das ist ein logisches Argument. Das, wie gesagt, gilt für Maita und die Haut von einer Maita. Was die Meerestiere angeht, haben wir gesagt, haben wir damit überhaupt kein Problem. Die zweite Form von Tiere ist die Tiere, die man nicht essen darf. Die Tiere, die man nicht essen darf, naja, dazu gehören zum Beispiel die reißenden Tiere. Reißende Tiere sind zum Beispiel wilde Tiere wie Löwen, Tiger, Leoparden, Geparde und so weiter. Füchse, Wölfe, diese Arten von Tieren sind reißende Tiere und diese Tiere darf man nicht essen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in einem Hadith gesagt, dass man das Leder von reißenden Tieren nicht verwenden darf, oder Entschuldigung, dass er hat das Leder von reißenden Tieren verboten. So heißt es in einem Hadith. Aber es gibt eine Überlieferung, die darauf hinweist, dass es hier darum geht, wenn sie nicht zu Leder verarbeitet worden ist. Ansonsten, wenn diese Haut zu Leder verarbeitet worden ist, darf man sie ebenfalls verwenden, auch wenn es von Tieren ist, von reißenden Tieren ist, die man also grundsätzlich nicht essen darf. Denn eine Überlieferung heißt, أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِرَ فَقَدْ طَهُرْ. Welche Haut auch immer gegerbt worden ist, ist Tahir geworden. Welche Haut auch immer gegerbt worden ist, ist Tahir geworden. Eine Ausnahme bei den Tieren, die man nicht essen darf, machen wir bei den Tieren, die an sich Najis sind. Und dazu gehören die Hunde, gemäß der richtigeren Ansicht, und auch die Schweine. Denn diese Tiere sind an sich Najis, das heißt, auch ihre Haut ist Najis und dadurch, dass sie gereinigt wird, dadurch, dass sie gegerbt wird, wird sie nicht gereinigt. Und Allah subhanahu wa ta'ala weist im Koran al-Karim in Surat al-An'am 145 darauf hin, dass das gesamte Schwein Najis ist und deswegen, auch wenn man die Haut gerbt, ist es immer noch eine Haut eines Tieres, das Allah subhanahu wa ta'ala insgesamt als Najis bezeichnet hat. Und das ist die richtigere und auch die sicherere Ansicht diesbezüglich. Insofern haben wir zwei Formen, wodurch man eine Haut zu Leder macht, die Tahir ist. Und zwar einmal, wodurch man die Haut sozusagen Tahir macht. Einmal dadurch, dass man sie gerbt, wenn man sie gerben darf. Und einmal durch Dhaka. Durch Dhaka, denn wenn das Tier ordnungsgemäß geschlachtet worden ist, die Kuh zum Beispiel, dadurch ist das Tier Tahir geworden. Zu guter Letzt, da es an diese Stelle passt, es gibt auf Arabisch in den Fiqh-Büchern etwas, nennt man Madan. Manchmal sucht man im Fiqh ein bestimmtes Thema und es lohnt sich nicht für dieses Thema ein eigenständiges Kapitel zu schreiben, weil das Thema klein ist. Aber wo passt es hin? Man sucht, passt es in Tahara, passt es in Salah? Wir reden jetzt zum Beispiel zum das Verschließen von Behältern. Das Verschließen von Behältern. Dass man nicht also eine Wasserflasche hat, dass man sie einfach nachts geöffnet lassen soll und schlafen gehen soll. Dass man sie schließen soll. Das passt sicherlich in das Kapitel Tahara, weil dort sich das Kapitel über die Gefäße befindet. Und deswegen wird es an dieser Stelle erwähnt. Und nicht eben, weil man nicht weiß, wo man es hinpacken soll, sondern es passt dort am ehesten hin von allen Kapiteln im Fiqh. Es ist eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Behälter mit Nahrung nicht unbedeckt zu lassen. Jabir berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: "Aghliq babak, schließe deine Tür, wadhkur isma Allah, und gedenke dabei Allahs Namen. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا. Denn der Satan öffnet keine geschlossene Tür. وَأَطْفِ مِصْبَاحَكَ وَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ. Mach deine Öllampe aus und gedenke dabei Allahs Namen. وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرِضُهُ عَلَيْهِ وَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ. Decke deine Gefäße ab, wenn auch nur wenn auch nur mit einem Zweig, und gedenke dabei Allahs Namen, وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ, und binde deinen Trinkbeutel zu und gedenke dabei Allahs Namen. Die Frage ist, ist diese Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam eine logische, oder ist sie logisch nicht nachvollziehbar oder logisch nicht nachvollziehbar? Wir sagen in diesem Fall, manche Gelehrte haben gesagt, sie ist logisch nachvollziehbar, dann soll diese Gefäße schließen, damit kein Ungeziefer hineindringt und so weiter. Aber richtiger ist, dass es nicht logisch nachvollziehbar ist, oder zumindest ist teilweise logisch nachvollziehbar, teilweise nicht. Denn wenn wir sagen, es ist alles logisch nachvollziehbar, haben wir einen Konflikt mit der Aussage, dass man seine Gefäße schließen soll, und selbst wenn man nur einen Zweig darüber legt. Denn der Zweig, den du darüber legst, den du darüber legst, über dein Gefäß, über deine Schale oder was auch immer, verdeckt, hindert nicht Ungeziefer daran, dort hineinzugehen. Das ist ebenfalls eine Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Das ist, was wir heute vorhatten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch Segen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.